Der Korbmacher. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und im öffentlichen Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Der Korbmacher von Karl Schmid. Vorrede. Als Josef beim König Pharao in Ägypten nebst dem Mundschenken und dem Bäcker des Königs in Gefangenschaft sich befand, träumten seine beiden Mitgefangenen und erzählten am Morgen dem Josef ihre Träume. Aus dem Traume des Bäckers ergibt sich, dass man schon zu jener Zeit Körbe zu machen verstand, denn es heißt im 20. Kapitel des 1. Buch Moses, Vers 16, 17 und 18, Zitat, da der oberste Bäcker sahe, dass die Deutung gut war, sprach er zu Josef: Mir hat mich geträumt, ich trüge drei weiße Körbe auf meinem Haupte, und im obersten Korbe allerlei gebackene Speise dem Pharao, und die Vögel aßen aus dem Korbe auf meinem Haupte. Josef antwortete und sprach: Das ist seine Deutung. Drei Körbe sind drei Tage, und so weiter. Zitat Ende. Und wie häufig kommen die Körbe im Neuen Testament, besonders beim Einsammeln der Brosamen, vor? Man sieht hieraus, dass die Zeit der Erfindung des Korbmacherhandwerks ins graueste Altertum fällt und das Jahr so wenig wie der Erfinder zu ermitteln ist. Selbst der gelehrte Superintendent Busch kann uns darüber keine Auskunft erteilen. Gleichwohl ist in der Literatur noch äußerst wenig über Korbflechterei erschienen, was wohl daher kommen mag, dass das Zusammensetzen oder Flechten eines Korbes sehr mühsam zu beschreiben ist, zumal für denjenigen, der nicht eigene Versuche damit angestellt hat, weil es niemals durch Maschinen und immer nur durch Menschenhände verrichtet werden kann. Auch in meinem Pulte lagen die Materialien schon jahrelang, ehe ich mich an die Ausarbeitung derselben wagte. Der Professor Walter handelt in seinem Handbuche der Forsttechnologie, Gießen 1802, auch über Korbmacherarbeit, Seite 251, jedoch nur über die erforderlichen Materialien, die er auf einer einzigen Seite, aber ganz unrichtig, beschreibt. Fast ebenso geschwind hüpft der Völker in seinem Handbuche der technischen Benutzung der Forstprodukte etc. Weimar 1803 über die Arbeiten des Korbmachers hin. Selbst Hauche Korne beschreibt das Korbmachergeschäft in seinem Lehrbuche der Technologie nur sehr oberflächlich, wonach auch Prechtl in dem 8. Bande seiner Enzyklopädie gearbeitet haben mag. Krünitz im 44. Teil seiner Enzyklopädie ist der einzige, der über die Korbmacherarbeit sich bestimmter ausspricht. Doch sind die Werkzeuge gegenwärtig ganz anders und viel vorteilhafter eingerichtet als zu jener Zeit, in welcher der in allen Teilen der Technologie gut bewanderte Krünitz schrieb. Daher ich diesen auch nur wenig benutzen konnte und mich am meisten auf das Zusehen und Befragen beim Manne vom Fach während seiner ausübenden Arbeit beschränken musste. Dieser Mann war auch nichts weniger als zurückhaltend, vielmehr zuvorkommend und stets bemüht, auf meine wissbegierigen Fragen nicht allein die richtigsten Antworten zu geben, sondern mir auch die nötigen Handgriffe zu zeigen und meine Fragen durch praktische Beispiele zu erläutern. So fuhr ich längere Zeit fort, mich zu unterrichten, bis ich mir zutraute, verschiedene Arten von Geflechten selbst auszuführen, wodurch ich in den Stand gesetzt wurde, das praktisch Erlernte anderen wenigstens theoretisch mitzuteilen und somit in der technischen Literatur eine Lücke auszufüllen. Obwohl ich nun dem Meister in der eigentlichen Korbmacherei hier nichts Neues auftischen werde, so kann ich demselben doch die Mittel an die Hand geben, seine feineren Arbeiten zu verschönern und denselben alle möglichen Farben mitzuteilen, die er aufzubringen wünscht, welche sämtlich hinsichtlich der Haltbarkeit von mir erprobt und gut befunden sind. Auch die lackierten Korbmacherarbeiten können nur wenige Korbmacher herstellen, weshalb ich keinen Anstand nahm, sie mit der Kunst, selbige zu lackieren, bekannt zu machen, und ich schmeichle mir, dafür ihren Dank einzuernten. Dass ich auch das Beflechten der Stühle mit Rohr erwähnte, geschah deshalb, weil es an vielen Orten zum Geschäfte des Korbmachers gehört. Das Handwerk der Korbmacher wird meistens in allen Städten betrieben und häufig trifft man auch Korbmacher in den Dörfern, die sich aber größtenteils nur mit gröberen Arbeiten beschäftigen. Im kaiserlichen Bezirk Bamberg befindet sich das Dorf Sand, was von 300 Familien bewohnt ist, die sich sämtlich nur mit Korbmacherarbeit beschäftigen. Fußnote: Walter, Handbuch der Forsttechnologie, Seite 252. Fußnote Ende. Und im Nassauischen gibt es besonders viele Korbmacher in den Dörfern, die ihre gefertigten Waren weit verbreiten. Die Korbmacher sind meistens in allen Orten zünftig, wovon einige königlich-preußische Städte nur eine Ausnahme machen, was durch die Gewerbefreiheit entstanden sein mag. Die Lehrlinge lernen 4 Jahre, zahlen sie aber ein Lehrgeld, so sind nur 3 Jahre festgesetzt. Die angehenden Meister verfertigen aber kein Meisterstück wie ehedem. Ende von Sektion 0. Sektion 1 aus Der Korbmacher von Karl Schmidt. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Erstes Kapitel: Von den Materialien, welche der Korbmacher nötig hat. A. Von den Weiden. Wenn auch einige Technologen als Korbmachermaterial die Waldrebe, die jungen Schüsse von Birken, zahmen Kastanien, Pyramidenpappeln und so weiter benennen, so sind doch all diese Holzarten bei ihrer Verarbeitung viel zu spröde, brüchig und in der Farbe bei weitem nicht so weiß als die Weide, deren Textur ganz geradfaserig sich hervorstellt und deren Holz alle anderen Holzarten an Zähigkeit übertrifft. Daher auch die Korbmacher, wenigstens in Deutschland, nichts als Weiden verarbeiten. Alle Weidenarten können zu Korbmacherarbeiten verwendet werden, doch waltet nicht allein in der Farbe des Holzes, sondern auch in der Zähigkeit desselben ein großer Unterschied ob. Der Korbmacher nennt diejenigen Weidengattungen, welche er zu den feinsten Arbeiten verbraucht, Hanfweide, die aber eigentlich Sandweide, Salix arenaria, heißt. Eine andere Gattung, die Rheinweide, Ligustrum vulgare, nennt der Korbmacher Muckweide. Der dreifadigen Weide gibt er den Namen Brussweide. Man kann jedoch annehmen, dass die Weidenarten vom Korbmacher in jeder Provinz Deutschlands mit verschiedenen Namen belegt werden, denn um die wirklichen forstbotanischen Benennungen kümmert sich der Mann vom Fach nicht. Übrigens verbraucht derselbe erstens die Saalweide, Salix caprea, zweitens die Korbweide, Salix vincinalis, drittens die gelbe Bandweide, Salix vitellina, viertens die Lorbeerweide, Salix petandra, fünftens die rote Bandweide oder Rotweide, Salix purpurea, sechstens die Bitterweide, Salix amygdalina, deren Rinde schwarz wird, wenn die abgeschnittene Weide trocknet und deren Holz nach dem Schälen eine gelbe Farbe annimmt, weshalb der Korbmacher sie nur selten anwendet. Siebtens, die weiße Weide, Salix alba. Achtens, die gelbe Bachweide, Salix helix. Und neuntens, die Goldweide. In der Gegend um Berlin wachsen auf den Feldern zwischen der Gerste weidene Reiser, welche Bieselreis genannt werden, woraus man sehr feine Arbeiten verfertigen kann. Diese schwachen Reiser sind, wenn sie ein Jahr lang stehen gelassen wurden, ungefähr 2 Fuß lang und legen sich, wenn sie nicht geschnitten werden, nieder, ohne einen Stamm anzusetzen. In anderen Gegenden Deutschlands ist dieses Bieselreis nirgends anzutreffen, daher es meistenteils nur von den Korbmachern Berlins verarbeitet wird. Doch wächst dieses Bieselreis in solch einer Menge, dass es noch häufig weit und breit versendet wird oder durch Bestellung bezogen werden kann. Das Holz dieses Reisigs ist so schön weiß, dass die daraus gefertigte Arbeit nicht geschwefelt zu werden braucht. Diejenigen Weidengattungen, welche strauchartig wachsen und deshalb auch Strauchweiden genannt werden, sind zu den Korbmacherarbeiten am brauchbarsten, indem sie stets gerade Zweige treiben, wogegen die Reiser derjenigen Weiden, die man Kopfweiden nennt, auch bei dem sorgfältigsten Beschneiden doch immer Hügel zurücklassen, die dem Arbeiter bei dem Flechten sehr hinderlich sind. Alle hier genannten Weidenarten wachsen größtenteils an den Ufern der Flüsse und Bäche, auf Niederungen und feuchten Wiesen. In den Forsten trifft man auch oft die weiße Weide an, deren Holz in der Jugend sehr zäh und voller Fasern ist. Die Rosmarinweide, Salix rosmarinifolia, und mehrere der schon genannten Gattungen. Die Strauchweiden wachsen und gedeihen jedes Jahr, wenn auch der Winter noch so hart war. So schießen sie doch im Frühjahre munter und rasch hervor. Daher es dem Korbmacher nie an Material fehlen kann, wenn er sich zeitig danach umsieht. Die beste Zeit, die Weiden zu schneiden, fängt in der Mitte des Aprils an und endigt sich in den ersten Drittel des Monats Mai, weil sie zu dieser Zeit am zähesten und brauchbarsten sind. Der Korbmacher muss also die gute Witterung um genannte Jahreszeit wohl in Acht nehmen, dass er seinen Bedarf an Weiden, ohne von der Witterung belästigt zu werden, ins Haus bringe, denn es trifft in den genannten Monaten häufig, dass die Flüsse austrocknen, wo der Korbmacher dann gehindert ist, die Weiden zu schneiden. Zwar wachsen die Weiden von dieser Zeit an bis zur Mitte des Sommers bis zu einer beträchtlichen Höhe, wo sie ebenfalls geschnitten werden könnten. Allein sie sind teils nicht so zäh und brauchbar wie die im Frühjahr geschnittenen, teils lassen sich die Sträucher auch, welche im Sommer geschnitten wurden, nicht eher wieder von neuem ausschneiden, als zu derselben Zeit des folgenden Jahres, indem das Wachstum im Spätjahre den Trieb nicht mehr hat, wie im Frühjahre und die zarten Reiser nicht die erforderliche Reife erhalten. Auch würden die Wurzeln nach Ablauf von einigen Jahren gänzlich absterben und keine Weiden mehr treiben. Überhaupt schneidet man im Sommer nur die Weiden aus, die zu dicht aneinander stehen, damit die Stehenbleibenden mehr Luft erhalten und besser ins Holz treiben. Die Weiden werden dicht an der Wurzel abgeschnitten, sie mögen lang oder kurz sein, wodurch der Korbmacher Reiser von 2 bis 8 Fuß Länge erhält, die 1/4 bis 1/2 Zoll dick sind. Das Werkzeug, dessen man sich zum Abschneiden der Weidenzweige bedient, siehe Figur 1, gleicht einer Gartenhippe, nur ist es stärker und an der Spitze mehr sichelförmig gekrümmt. Die abgeschnittenen Weiden werden in nicht zu starke Bunde geknüpft, damit sie sich gut fahren und aufladen lassen. Nach dem Abladen vor der Behausung des Korbmachers werden sie entweder sogleich geschält oder, ist dazu keine Zeit vorhanden, in dem Keller aufbewahrt, wo sie waagerecht gelegt und von Zeit zu Zeit begossen werden müssen, damit sie sich nicht erhitzen oder entbrennen. Auch dürfen sie nicht zu dick übereinander gelegt werden, wodurch sie ebenfalls verbrennen können. Das Schälen der Weiden besorgt der Korbmacher mit seinen Gehülfen oder der Familie allein, wenn er keine dringenden Arbeiten zu machen hat. Außerdem lässt er es durch Leute verrichten, die er dazu tageweise dingt. Zum Schälen bedient man sich der Kluppe oder Klemme, in Schlesien Graffe genannt, eines Werkzeugs, das entweder von Eisen oder von Holz angefertigt ist. Figur 2a und b. Im letzteren Falle, b, wird es auf der inneren Seite mit einem starken Eisendraht besetzt, damit es sich nicht so leicht abnutzen kann. Die eiserne Kluppe, a, ist aus 2 dreikantigen Stäben zusammengesetzt, deren scharfe Kanten aneinander schließen müssen, und beide Stäbe sind an ihrem unteren Ende durch eine runde gebogene Feder verbunden, wie bei einer Kohlenzange. Diejenigen Kanten, welche nicht aneinander schließen und die Außenseite bilden, müssen abgerundet sein, damit sie keine Schwielen in der Hand verursachen. Es versteht sich von selbst, dass jede schälende Person eine solche Kluppe haben muss. Durch den Druck der Kluppe, zwischen welche die Weide an ihrem starken Ende gesteckt wird, springt die Rinde auseinander, die dann vollends abgestreift wird, indem man die Weide ihrer ganzen Länge nach durchzieht. Sollte durch einmaliges Durchziehen der Weide nicht alle Rinde entfernt worden sein, so setzt man die Kluppe nochmals an und nimmt das Übrige noch weg. Gleich nach dem Abschälen der Rinde werden die Weiden zum Trocknen der Luft und Sonne ausgesetzt, was auf verschiedene Art bewerkstelligt wird. Man kann sie an eine Wand oder an ein Stackett lehnen, oder man spannt Stricke aus, die an Pfähle befestigt werden, welche zu diesem Behuf in die Erde geschlagen wurden. Je nachdem der Korbmacher Raum und Gelegenheit dazu hat. Würde dieses Trocknen versäumt und die Weiden blieben nur ein paar Tage übereinander liegen, so würden sie rot und erhielten viele Stockflecken. Sind sie aber oberflächlich gut abgetrocknet, so können sie auf einem luftigen Boden vollends austrocknen und, ihrer verschiedenen Länge nach sortiert, in Bündel gebunden, in immer gleichem Zustand erhalten werden. Ebenso werden auch die stärkeren Weiden, die der Korbmacher Stecken nennt und die zum Beispiel an den vier Ecken der Tragkörbe etc. benutzt werden, behandeln. Doch werden auch viele Weiden ungeschält getrocknet, die zu Spreukörben, Laugensesseln, Wagenkörben, Wagenflechten und so weiter und überhaupt zu groben Arbeiten kommen sollen. Doch geschieht dies nicht deshalb, um ein festeres Geflecht zu erhalten, denn die Rinde vermehrt die Festigkeit und Zähigkeit der Weiden nicht, wie viele ihre glauben. Die abgestreifte, abgeschälte Schale oder Rinde nennt der Korbmacher Bast und verkauft dieselbe an die Lohgerber, wobei er besser tut, als wenn er sie als Brennmaterial benutzt. Er muss aber auch die Mühe darauf verwenden, sie zu trocknen und während desselben mehrmals umzuwenden. Der Korbmacher muss sich im Frühjahre mit so viel Weiden versehen, dass er das ganze Jahr hindurch bis wieder zum Frühjahre reichlich damit auskommt. Und wenn er sich auf einige Jahre damit versorgen kann, ist es auch gut, denn vor der Arbeit werden die Weiden jedes Mal angefeuchtet, damit sie biegsam sind. Zu den sogenannten Stecken, die an den Ecken der vierkantigen Körbe etc. kommen, können auch Haselnuss- und Tannenstäbe dienen, wenn dergleichen in der Gegend, in welcher der Korbmacher wohnt, viele wachsen sollten. Doch ist es den Korbmachern in mehreren Staaten bei Strafe verboten, andere Holzarten als Weiden zu verarbeiten, weil die Waldungen dadurch Schaden leiden könnten. Zu Tragstangen der Laugensessel, Brotkörbe usw. so sind aber Haselnuss- oder Birkenstäbe am besten, da sich dieselben unter schweren Lasten nicht so leicht biegen. B. Das Rohr. Es gibt verschiedene Rohrarten, von denen der Korbmacher jedoch nur das sogenannte spanische Rohr verarbeiten kann. Die Benennung spanisches Rohr ist indessen grundfalsch und mag wohl daher kommen, weil in Spanien zuerst die stärkere Sorte dieser Rohrgattung häufig zu Spazier- und Gehstöcken gebraucht wurde, ehe man dasselbe noch in Deutschland und Frankreich kannte. Das Vaterland dieses Rohres ist Ostindien, wo es in feuchten Wäldern und an fließenden Gewässern wächst. Es kommt solches größtenteils mit Retourschiffen der nach Ostindien handelnden europäischen Nationen jährlich in großen Mengen nach den Hansestädten, von wo aus ein beträchtlicher Handel damit nach allen Städten Deutschlands sowohl im Ganzen als bunt und dutzendweise getrieben wird. In den Wäldern Ostindiens wächst und treibt dieses Rohr wohl gegen 500 Klafter lange Stängel, die teils auf der Erde herumkriechen, teils die Bäume so umschlingen, dass die Wälder oft unzugänglich werden. Bei der Versendung wird es in 2 bis 4 Klafter lange Stücke geschnitten und kommt unter der Benennung Stuhl- oder Stockrohr in den Handel. Der Korbmacher gebraucht von diesem Rohr nur dasjenige, welches im Durchmesser 3/8 bis 1/2 Zoll stark ist, von welchem der Zentner ungefähr 8 bis 10 Taler kostet. Die stärkeren Stücke, die zu Spazier- und Gehstöcken verwendet werden, sind bedeutend teurer. Dasjenige Rohr, welches gesprungene Rinde hat, nicht schön rund und auch wohl rissig ist, darf der Korbmacher nicht kaufen, sondern nur auf eine möglichst gleiche Farbe halten, die ins Ledergelbe fallen muss. Die Textur selbst muss möglichst dicht und nicht von Würmern durchfressen sein. Das stärkere Rohr wird von dem Korbmacher gewöhnlich in 8, auch wohl in 12 und 16 Teile gespalten, das schwächere hingegen nur in 6 oder 9 Teile. Die Rindenstücke werden zu Stuhlgeflechten und die inneren Mark- oder Holzschiene zu allerlei Korbgeflechten verwendet. Zum Spalten des Rohrs bedient sich der Korbmacher zuerst ebenfalls des Reißers, wie bei den Weiden, wodurch es entweder in drei oder vier Teile, je nachdem es stark ist, gespalten wird. Um es aber in kleinere Teile zu bringen, muss er sich des Schnitzers bedienen, mit besonderer Vorsicht, damit er möglichst lange Stücke erhalte, wonach es durch den Hobel gezogen wird, um es zu brauchbaren, geraden und gleichförmig starken oder schwachen Schienen herzustellen, wobei aber ebenfalls wieder mit Sorgfalt verfahren werden muss, damit das Rohr nicht einreiße oder wohl gar abreiße. Ende von Sektion 1. Sektion 2 aus Der Korbmacher von Karl Schmied. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Zweites Kapitel von den Werkzeugen, welche der Korbmacher haben muss. Erstens die Hippe. Dieses Werkzeug habe ich schon im vorigen Kapitel beim Schneiden der Weiden erwähnt, wozu es einzig nur gebraucht wird, und seine Gestalt ist der Figur 1 deutlich zu ersehen, so wie ich auch schon zweitens der Kluppe oder Klemme gedachte, die teils von Holz, teils von Eisen gemacht und in der Figur 2 unter A und B abgebildet ist. Ihre alleinige Anwendung ist zum Schälen der Weiden. Der Korbmacher muss so viel Kluppen haben, als er Leute zum Schälen der Weiden beschäftigt. Wenn die Kluppe von Holz gemacht wird, so muss dazu ein sehr zähes, zum Beispiel Maßholder, Jungeiche etc. gewählt und der Heft oder Stiel mit den zwei Zangenteilen aus dem Ganzen gemacht und eine starke Zwinge um den Oberteil des Hefts gelegt werden, weil sie außerdem leicht auseinanderreißen würde. In Schlesien führen die Kluppen den Namen Graffen, wo sie auch an einen Pfahl, der in die Erde geschlagen wird, befestigt werden. Drittens der Schnitzer. Es ist ein Messer in der Gestalt wie Figur 3. Die Klinge ist 4 bis 5 Zoll lang und mit einer eckigen Angel versehen, welche in ein 3,5 Zoll langen, oval geschliffenem Heft befestigt wird. Der Rücken dieses Messers kann 1/8 Zoll stark und die Klinge 1,5 Zoll breit sein. Gut gehärteter Stahl zu dieser Klinge, die schon vom Rücken aus geschliffen sein muss, ist ein Haupterfordernis dieses Werkzeugs, damit es nach dem erstmaligen Schleifen leicht auf einem sogenannten Rutscher wieder scharf gemacht werden könne. Es wird am häufigsten unter allen Werkzeugen gebraucht, weshalb es auch beständig neben dem Korbmacher während seiner Arbeit zur Rechten liegt. Ein jeder Arbeiter muss auch seinen Schnitzer zu seinem eigenen Gebrauche haben. Viertens, der Reißer. Ein Werkzeug, welches unter Figur 4 A und B abgebildet ist und zum Spalten der Weiden gebraucht wird. Am dauerhaftesten und besten würden dieselben sein, wenn sie aus Messing gemacht würden. Allein der Korbmacher scheuert gewöhnlich die Ausgaben dafür, ob er sie gleich von Messing gemacht zeitlebens benutzen könnte, und fertigt sich die Reißer von einem festen Holze, zum Beispiel Steinbuche, selbst. Die von Eisen gemachten Reißer sind ganz zu verwerfen, weil sie die damit gespaltenen Weiden grau und braun färben, was durch das Eisenoxid entsteht, welches sich dem Safte der Weiden mitteilt, indem die Weiden, wenn sie gespalten werden, nie ganz trocken sein dürfen. Unter Figur 4a ist ein dreikeiliger und unter Figur 4b ein vierkeiliger Reißer vorgestellt. Man wird aus diesen Zeichnungen deutlich ersehen, dass sie am unteren Teile etwas breiter zulaufen und abgerundet sein müssen, damit sie sich bequem anfassen lassen, ohne die Hand zu belästigen. Es werden damit sowohl die Weiden als das Rohr gespalten. Zu dem Ende macht man, wenn die Weide in 4 Teile gespalten werden soll, am dicken Ende desselben einen Einschnitt mit einem Schnitzer übers Kreuz, drückt die Spitze des vierkeiligen Reißers mit der rechten Hand in diese Spalten, hält die Weidenrute in der linken Hand fest und treibt den Reißer nach und nach immer weiter ein, während man mit der linken Hand die Weide oder das Rohr ebenfalls nach und nach mehr nach der Spitze zu anfasst, bis die Weide ihrer ganzen Länge nach zerteilt ist. Dadurch entstehen nun 4 Teile aus der Weide, welche von den Schenkeln des Reißers ganz gleichmäßig bis zum Ende zerspalten worden ist. Die entstandenen Teile nennt der Korbmacher Schienen, welches Wort nach dem jemaligen Landesdialekt auch wie Schennen und Schönen lautet. Daher die daraus gefertigte Arbeit Schienenarbeit heißt. Soll die Weide aber mit dem dreikeiligen Reißer gespalten werden, so muss, wenn man genau verfahren will, auch der erste Einschnitt dreispaltig, y-förmig, gemacht und der Reißer in diese Spalte getrieben werden. Viele Korbmacher unterziehen sich jedoch der kleinen Mühe nicht, den ersten Einschnitt oder Spalt dreiteilig zu machen, sondern schlitzen die Weide, wie oben erwähnt, mit dem Kreuzschnitt. Allein hierdurch können keine gleich starken Schienen hervorgebracht und eine muss stets viel breiter als die anderen zwei werden, weil die Fasern des Holzes an dem einmal gemachten Einschnitte ganz gleich laufen, soweit sie der Reißer treibt. Fünftens, der Hobel. Dieser hat mit dem Hobel des Tischlers nicht die geringste Ähnlichkeit und ist in der Figur 5 abgebildet. Die Länge von A bis B ist 1 Fuß, die Breite von C zu D 2,5 Zoll. E ist ein besonders aufgesetzter viereckiger Klotz, der winkelrecht abgerichtet sein muss und an dem hinteren Ende mit dem Fußstück des Hobels durch ein eisernes oder messingenes Scharnier verbunden ist, wie man bei der Figur 7 ersieht. Bei F ist in dem würflichen Klotze ein schräger Einschnitt gemacht, in welchem das Hobeleisen, das beinahe wie eine starke Messerklinge beschaffen ist, eingelassen und am hinteren Teile mit einer Schraube befestigt wird. G ist eine eiserne Platte, die unter dem Hobeleisen liegt, damit das Holz nicht abgenutzt werde. Zwischen dem Aufsetzstück E und dem Fuße H ist eine eiserne Feder angebracht, welche bei Nachlassung der Schraube I das Aufsetzstück, mithin das Hobeleisen zugleich mithebt. Wird nun eine gerissene Schiene zwischen das Hobeleisen und die eiserne Platte G gebracht, so entsteht nach dem Durchziehen der Schiene die eigentliche gehobelte Schiene, die ihrer ganzen Länge nach von gleicher Stärke sein muss, weil das Hobeleisen unveränderlich fest steht. Die Rindenseite der Schiene darf aber nie abgehobelt werden, sondern muss auf die eiserne Platte G zu liegen kommen, weil die Schiene sonst an Festigkeit verlieren würde. Eine zweckmäßige Verbesserung dieses Hobels würde dadurch bezweckt werden, wenn der untere Teil des Scharniers hoch und niedrig gestellt werden könnte. Denn ein festes Scharnier muss ganz natürlich der Hobelklinge nach vorn zu eine schräge Richtung geben, weil die zwischen E und H befindliche Feder den viereckigen Klotz oder Klingenhalter E nur nach vorne zu in die Höhe treibt, wodurch die gehobelten Schienen auf der vorderen Seite stärker als auf der hinteren, die am Klotze steht, werden müssen. Das Scharnier muss daher nur auf der oberen Seite des Klotzes ordentlich befestigt sein und derjenige Teil desselben, welcher an den Fuß des Hobels kommt, so eingerichtet werden, dass er sich hoch und niedrig stellen lässt. Bei einem nach der beschriebenen Weise eingerichteten Scharniere wird die Hobelklinge, Hobeleisen, stets in eine waagerechte Stellung mit der darunter liegenden Eisenplatte zu stehen kommen und folglich müssen auch die Schienen von gleicher Dicke in der Breite ausfallen. Um so besser verstanden zu werden, habe ich ein solches Scharnier unter Figur 6 vorzustellen nicht ermangelt, welches zwei lange ausgeschlitzte Löcher hat, durch welche die Schraubenköpfe angezogen werden. Es wird von selbst einleuchten, dass bei einer solchen Einrichtung sowohl die Flügelschraube I als auch die Feder zwischen E und H überflüssig und folglich der ganze Hobel vereinfacht ist, aber dennoch eine egalere Schiene darauf gehobelt werden kann. Die Figur 7 gibt die hintere Ansicht eines solchen Hobels. Auch würde es gut sein, an dem hinteren Teile des Fußes eine Messingplatte von wenigstens 1/6 Zoll Stärke anzunieten, in welche die Mutter zu den Schrauben eingeschnitten sein müssen, die das Scharnier festhalten, indem sich das Holz zu leicht ausdreht, wodurch der ganze Fuß des Hobels, wo nicht unbrauchbar, doch aber geändert und verkürzt werden müsste. Viele Korbmacher, besonders diejenigen, welche alle Neuerungen in ihrem Geschäfte und an ihren Werkzeugen feind sind, werden meine Verbesserung an diesem Hobel nicht beachten und darauf erwidern, dass ihre zeithergemachte Arbeit gewiss kein Tadel verdiene, obgleich sie mit dem Hobel Figur 5 gefertigt worden seien. Freilich kann man auch mit den alten Hobeln Schienen von ziemlich einerlei Stärke herstellen, sie müssen aber dann zweimal den Hobel passieren, nämlich das andere Mal im umgedrehten Zustande, und dies ist schon ein Aufenthalt, der bei der Menge der Weiden, welche gehobelt werden, viel Zeit wegnimmt, abgesehen davon, dass die Schienen dennoch nicht gleichmäßig stark ausfallen können, vielmehr auf beiden Seiten der Breite nach abhängig zulaufen. Die Hobeleisen selbst stehen bei dem Hobel 2 bis 3 Zoll lang hervor, was indes ganz unnütz ist, denn von einer solchen Breite werden nie Schienen gehobelt. Es ist hinlänglich, wenn die wirkliche Klinge 2 Zoll und die Angel 1,5 Zoll länger ist als der viereckige Klingenhalter. Die Angel muss mit einem Schraubengewinde versehen sein, worüber eine viereckige Mutter passt, wodurch das Hobeleisen seinen unbeweglichen Stand erhält. Gut ist es, wenn man zu der Hobeleisenschraube sowohl als zu den unteren Scharnierschrauben einen eigenen Scharnierschlüssel hält, damit die Schraubenköpfe von einer Beißzange nicht ihre Form verlieren. Die Breite der Hobelklinge, die nur von einer Seite, wie das Hobeleisen der Tischler, angeschliffen wird, kann 1 Zoll betragen. Das Hobeleisen ist unter Figur 8 der Deutlichkeit wegen besonders dargestellt. Das Gestell des Hobels wird von dem festen Holze, wozu sich die Weißbuche am besten eignet, angefertigt und muss in allen seinen Verhältnissen genau winkelrecht gearbeitet sein. Zu diesem Hobel ist aber noch ein besonderes Gestell erforderlich, wie es in der Figur 10 abgebildet ist. Es besteht aus einem 3 Fuß langen, starken Brette, welches so breit ist, als die Länge des Hobels beträgt. Dieses Brett hat nur in seinem oberen Teile 2 10 Zoll bis 1 Fuß hohe Füße, wodurch es in eine geneigte Lage gebracht wird. Auf dem höchsten Ende dieses Brettes sind 2 Leisten befestigt, die genau die Höhe des Hobels haben und nach außen abgerundet sein müssen. Zwischen diesen Leisten wird der Hobel, der aber gedrängt passen muss, geschoben. Dieses Gestell hat seinen Platz mitten in der Werkstatt des Korbmachers, damit jeder Arbeiter bequem dazu kommen und den Hobel zu jeder Zeit benutzen kann. Sechstens, der Schmäler, schmaler. Wenn die Schienen auf dem Hobel behandelt worden sind, haben sie noch nicht eine durchgängig gleiche Breite, die ihnen erst durch den Schmäler gegeben werden muss. Dergleichen Werkzeuge hatte der Korbmacher ehedem mehrere, die aus geraden Klötzen bestanden, auf welchen 2 sich gegeneinander neigende Klingen senkrecht eingelassen waren, auf welchen jedoch immer nur einerlei Breite der Schienen hervorgebracht werden konnte. Je nachdem daher eine Schiene breit oder schmal sein sollte, musste der Korbmacher den Schmäler dazu wählen. Gegenwärtig ist dieses Werkzeug weit zweckmäßiger eingerichtet, wie man solches in Figur 9 erblickt. Von einer bestimmten Länge dieses Werkzeuges hängt nichts ab, doch ist es am bequemsten, wenn es 9 bis 10 Zoll lang ist. Es besteht aus 2 gleich starken und langen Holzleisten, Groß A und Groß B, die aus Steinbuche gearbeitet sind. Die Höhe von A bis B beträgt 2, die Breite von B zu C 3/4 Zoll. Am hinteren Teil D ist ein eisernes Scharnier so befestigt, dass es zur besseren Festhaltung sich noch an die Seite umschlägt. E sind 2 senkrecht eingelassene Klingen, deren Schärfen sich gegeneinander neigen, so dass im zugeschraubten Zustande dieses Werkzeugs die schmalsten Schienen gezogen werden können. F ist eine eiserne Platte von 1/8 Zoll Stärke, die nur auf einer Holzleiste befestigt ist, damit das Werkzeug auf- und zugeschraubt werden könne. G ist eine eiserne Flügelschraube, welche in der vorderen Holzleiste Groß A keine Mutter hat und mit 2 senkrecht eingeschlagenen Stiften H in ihrem Gewinde festgehalten wird. I ist ein 1/4 Zoll starkes und 3/4 Zoll breites Eisenstück, in dessen Mitte die Schraubenmutter eingeschnitten wird. Es muss diese Mutter zuerst in die Holzleiste Groß B eingelassen werden, ehe man das Schraubenloch in Groß A bohrt, damit beide Leisten genau ineinander passen. Ob diese Schraube etwas weiter nach vorne oder nach den Klingen zu stehen kommt, ist ziemlich einerlei. Doch scheint mir die Mitte zwischen den Klingen und dem vorderen Ende der Leisten das richtigste Verhältnis zu sein. Durch diese Einrichtung der Schrauben kann das Instrument, wenn es vorn angefasst wird, nicht zusammengedrückt werden und die durchgezogene Schiene muss notwendig von einerlei Breite werden. Der Korbmacher fasst dieses Werkzeug mit der linken Hand und zieht die Schiene, die er mit dem Daumen derselben Hand zugleich auf die Eisenplatte drückt, mit der rechten Hand durch die Klingen. So vorteilhaft dieses Werkzeug auch eingerichtet ist, so erfordert es doch einen geübten, sicheren Handgriff und egalen Zug, um ganz gleich breite Schienen auf demselben zu ziehen. 7. Klopfeisen. Deren muss der Korbmacher von verschiedener Größe und Schwere haben. Ihre Gestalt, wie sie am gewöhnlichsten ist, sieht man in der Figur 11a und b. Die größten Klopfeisen sind 1 Fuß lang, vorn 5/8 Zoll stark und 2 Zoll breit. Sie sind öfters mit einer stumpfen Spitze versehen, die man zuweilen zum Auseinandertreiben der schon geflochtenen Gegenstände benutzt. Zu gröberen Arbeiten, zum Beispiel zu Wagenflechten, Spreukörben, Laugensesseln und so weiter, werden schwere Klopfleisten, zu feineren Arbeiten, zum Beispiel Handkörben, weißen Butterwannen und dergleichen, leichte Klopfeisen angewendet. Ihre eigentliche Dienstleistung ist, die geflochtenen Weiden dichter aneinander zu bringen, daher man mit denselben zwischen 2 Stacken auf das Geflecht klopft. Viele Korbmacher bedienen sich auch der Klopfeisen ohne Haken. Allein bei grober Arbeit dient derselbe zum Umbiegen starker Weiden, die zu kurz sind, um mit den Händen umgebogen werden zu können. An den leichteren Klopfeisen ist übrigens dieser Haken nicht notwendig, indem diese, wie erwähnt, zu feinerer Arbeit gebraucht werden, deren schwache Weiden man auch leicht mit den Händen umbiegen kann. 8. Die Pfrieme. Figur 12 gibt deren Gestalt an. Die Spitze, welche an ihrem dicksten Teile 1/6 Zoll stark ist, steht 2,5 Zoll aus dem Hefte hervor. Man wendet sie an, um den Boden eines Korbes auf dem Werkbrette so zu befestigen, dass sich der Korb nach allen Richtungen hindrehen lässt, wenn der Rumpf desselben geflochten wird. Manche Korbmacher bedienen sich auch statt der Pfrieme des Nagelbohrers. Allein die Pfrieme ist deshalb vorzuziehen, weil sie das Werkbrett mehr schont als ein Nagelbohrer, indem der letztere beim Eindrehen immer etwas Holz zersplittert und beim Ausziehen desselben die Splitter mit herausnimmt, während die Pfrieme nur sticht und sich zwischen das Holz klemmt. Mit der Pfrieme kann man oftmals in ein und dasselbe Loch oder dicht daneben stechen und gleichwohl steckt sie jederzeit fest. Der Nagelbohrer hingegen verlangt jedes Mal, wenn er feststehen soll, ein frisches Loch, wodurch das Werkbrett in kurzer Zeit durchlöchert wird und ein neues notwendig macht. Man braucht die Pfrieme ferner zum Einstechen der Löcher an die Handkorbshenkel, in welche sodann ein Pflöckchen geschlagen wird und besonders zur Grundlage des Wandkorbs. Bei der Schienenarbeit dient die Pfrieme auch zum leichten Niederdrücken der Schienen, weil die Klopfeisen dieselben umlegen oder breit quetschen würden. Das Heft der Pfrieme hat dieselbe Form wie die Pfrieme der Schuhmacher, nur in allen Verhältnissen stärker. Es kommt übrigens auf die Gestalt des Heftes wenig an, wenn die Pfrieme nur gut in der Hand liegt. Ehedem hat man Pfriemen, die ganz von Eisen gemacht und an ihrem dicken Teile mit einem runden Knopf versehen waren, daher sie auch öfters als leichtes Klopfeisen gebraucht wurden. Zu feinerer Arbeit konnten sie jedoch nicht angewendet werden. Sie sind jetzt gar nicht mehr im Gebrauch, zumal man öfters die leichten Klopfeisen an ihrem Ende pfriemenartig zuschleift und sie anwendet, die Öffnungen an den Böden der Handkörbe etc. zu erweitern, um die zugespitzten Stacken einstecken zu können. Es tut übrigens nichts, ob die Pfrieme etwas größer oder kleiner sei, als sie hier angegeben wurde, weshalb man auch in einer Werkstatt große und kleine Pfriemen antrifft. 9. Das Bodenbrett. Dazu wird gewöhnlich ein 2 Fuß langes, hartes Bohlenstück genommen, welches höchstens 1 Fuß breit ist. Es ist eigentlich nur bestimmt, um die Böden der Tragkörbe darauf zu verfertigen, indessen halten sich manche Korbmacher nur ein einziges Bodenbrett und fertigen darauf nicht allein feine und grobe Tragkörbe, sondern auch Spreu-, Tisch- und Laugenkörbe. Daher müssen verschiedenartige Löcher darauf eingebohrt sein, um die zu den Körben anzuwendenden Hölzer durchzustecken. Figur 13 zeigt ein solches Bodenbrett, dessen erste Lochreihe A zu einem ordinären Tragkorbe bestimmt ist, die zweite Reihe B dient zu einem Tragkorbe von gleicher Größe, der aber feiner wird. Die dritte Reihe C wird bei einem Spreukorbe angewendet, kann aber auch zu Laugensesseln dienen und die vierte Reihe D wird benutzt, wenn man einen noch größeren Boden in viereckiger Form darauf verfertigen will. Sollten die letzteren jedoch schmäler gemacht werden, so kann die Reihe B oder C ebenfalls dazu in Anwendung kommen. Auf der Abbildung des Bodenbretts sieht man, dass die Löcher am Ende jedes Mal größer sind als die in der Mitte. In die ersten werden die End- oder Ortstäbe, Ortstacken, gesteckt und in die übrigen die gewöhnlichen Mittelstacken. Die Böden der Tragkörbe werden auf zweierlei Art gemacht. Bei der einen Methode werden die Stacken so lang durch die Löcher des Bodenbretts gesteckt, als der Korb hoch werden soll, und ebenso lang müssen sie wieder, ohne die Bodenbreite zu rechnen, über dem Bodenbrette hervorstehen, weil sie, wenn der Boden geflochten ist, auf beiden Seiten umgebogen werden müssen. Diejenige Seite, auf welcher sich die starken Enden der Stacken befinden, wird zur Hinterseite des Korbes, in welche die Tragbänder kommen, genommen. Hat man aber keine langen Weiden zu der gleichen Stacken vorrätig, so behilft sich der Korbmacher auch mit kürzeren und setzt die Stacken in den Boden ein, daher die Bodenhölzer auf der Rückseite des Bodenbretts nur wenig hervorzuragen brauchen. Da die Laugensessel zu den Tragstangen starke Weiden, die auch von steiferen Holzarten sein können, erfordern, so müssen auch die Löcher auf dem Bodenbrette dazu erweitert werden. 10. Das Werkbrett. Deren bedient sich der Korbmacher mehrerlei Arten. Je nachdem der Korb, den er eben in der Arbeit hat, groß oder klein ist, wird auch das Brett dazu gewählt. Das größte Werkbrett ist indes nur 2 Fuß breit und 3 bis 3,5 Fuß lang. Es sind gewöhnliche, abgestoßene Bretter von Tannen- oder Fichtenholz, die auf einer Seite mit 12 Zoll hohen Füßen versehen sind, so dass sie auf ebenem Fußboden abhängig stehen. Sie sind aber ohne Füße weit bequemer, indem man sie leichter auf den Knien hin und her schieben kann. Auf die Werkbretter werden die Böden der Körbe mit der Pfrieme befestigt und die Rümpfe derselben darauf geflochten. 11. Der Ausstecher ist ein Werkzeug, dessen man sich bedient, um nach der Verfertigung einer Arbeit alle noch hervorstehenden Weidenspitzen und Enden sauber abzuschneiden, damit die geflochtene Arbeit ein glattes Ansehen bekomme. In der Figur 14 ist die Gestalt eines Ausstechers abgebildet. 12. Die Bügel sind pfeilfartig zusammengebundene Weiden, deren der Korbmacher von vielerlei Größe und mancherlei Form nötig hat. Einige bilden ein spitzes Oval, andere haben die wirkliche Eiform. Wieder andere sind wie ein gedrücktes Oval, noch andere sind ganz rund, je nachdem der Korb, den sie zum Modell dienen, die Fasson erhalten soll. Wenn der Boden eines Korbes fertig ist und die Stacken eingesteckt und aufgestackt worden sind, wird der Bügel über die Stacken gezogen, damit sich die Form des Korbes leichter hervorbringen lasse und die Stacken besser in Ordnung gehalten werden. 13. Die Korbgestelle werden aus zollstarken Weiden- und Haselnussstäben gemacht und dienen, die obere Weite eines Trag-, Spreukorbes oder Laugensessels zu bestimmen. Zu dem Behuf werden sie an die Eckstäbe bei derjenigen Stelle, welche die Höhe des Korbes angibt, mit Stricken befestigt, so dass die Ort- oder Eckstäbe, Stacken, durch das Gestell gehörig im rechten Winkel zu stehen kommen und der Korb seine richtige Form erhält. Die Korbgestelle vertreten also bei den eckigen Tragkörben die Stelle der Bügel, die zu runden oder ovalen Körben gebraucht werden. Ist der Korb bis über die Hälfte geflochten, so werden die Gestelle von den Eckstäben wieder abgebunden, indem sowohl die letzteren als die Stacken durch die eingeflochtenen Weiden selbst einen festen Stand erhalten haben und keines Gestells mehr bedürfen. An diesen Gestellen sind an jedem Ende halbzirkelförmige Ausschnitte gemacht, die so weit auseinander stehen, als der Korb an seinem oberen Teile Weite erhalten soll. Da es nun Körbe von verschiedener Weite gibt, so müssen auch ebenso verschiedene Gestelle vorhanden sein. Zwar könnte man an einem solchen Gestell mehrere Ausschnitte machen, um es zu verschiedenartigen Körben in Anwendung zu bringen, da es aber leicht zu Irrungen Anlass geben könnte, so zieht man die einfachen Gestelle vor, zumal die Anfertigung derselben wenig Mühe und Arbeit verursacht, auch das wenige Material dazu nicht in Betracht zu bringen ist. Zu besserer Verständigung ist ein zusammengesetztes Gestell unter Figur 15 abgebildet. 14. Die Baumsäge. Ein Werkzeug, welches allgemein bekannt ist, wird sowohl beim Schneiden der starken Weiden vom Strauch als auch in der Werkstatt zu starken Stecken, Stäben, gebraucht, was jedoch auch durch eine kleine Handsäge ebenso gut verrichtet werden kann. 15. Die Beistecher sind keilförmig von festem Holze zugespitzt und werden von dem Korbmacher gebraucht, wenn er den Rumpf eines Handkorbs macht, in welchem er sie an diejenigen Stellen, wo der Henkel befestigt werden soll, mit einflicht, aber nach der Fertigung des Zuschlags oder nach gänzlicher Beendigung des Korbes wieder herauszieht und den Henkel dafür einschiebt, dessen Weiden wie der Beistecher zugespitzt sein müssen. Sie werden etwas länger gemacht, als zur Höhe des Korbes erforderlich ist, damit man sie bequem anfassen und wieder aus dem Geflechte ziehen könne. 16. Der Lieser ist ein Werkzeug, dessen man sich zum Einsetzen der Tragbänder an den Trag- und Spreukörben bedient. Es wird dazu das massive Endstück eines Büffelhorns, mitunter auch eines starken Bockshorns, angewendet. In der Mangelung solcher Hörner kann aber auch ein krumm gewachsenes Stück festes Holz dienen, das man von seiner Rinde befreit und mit einer kluppigen Spitze zuschnitzt. Es wird mit diesem Werkzeug in dem Geflechte eines Tragkorbs an derjenigen Stelle, wo man das Tragband befestigen will, nicht allein eine Öffnung hineingezwängt, sondern auch das Tragband selbst mit der stumpfen Spitze des Liesers eingeschoben und auf der inneren Korbseite durchgezogen. 17. Das Wagenflechtenbrett. Dazu ist ein 12 Fuß langes starkes Brett erforderlich, in welches der Reihe nach von 2 zu 2 Zoll Löcher eingebohrt werden müssen, um die Stacken zu einer Wagenflechte einstecken zu können. Da indessen die Wagenflechten nicht alle von einerlei Größe und Dichtigkeit gemacht werden, sondern sich nach dem Wagen richten, für welchen sie bestimmt sind, so ist es zweckdienlich, in dieses Brett 2 oder 3 Reihenlöcher einzubohren, die entweder weiter oder enger auseinander stehen als die erste Lochreihe. Auch müssen natürlich diejenigen Löcher, welche man zu den Endstäben gebrauchen will, weiter gebohrt sein als alle übrigen. 18. Koberformen sind verschiedenartig und in mancherlei Größe in der Werkstatt des Korbmachers erforderlich. Sie haben ganz die Gestalt des darüber zu fertigenden Kobers, bald eckig, bald oval, alle sind jedoch an ihrem unteren Teile etwas verjüngt, damit sie sich leicht ein- und ausbringen lassen. Sie können am leichtesten entweder von Tannen- oder Lindenholz gemacht werden, indem sie wenig auszuhalten haben. Die ovalen Formen bestehen meistenteils aus 2 Teilen, zwischen welchen man noch einen Keil schiebt, wie es bei den Stiefelhölzern der Fall ist, damit man sie leichter aus der Flechtung bringen kann. Außer den hier genannten Werkzeugen darf beim Korbmacher ein guter runder Drehstein zum Schleifen der Hippe, der Schnitzer, des Hobeleisens und des Ausstechers nicht mangeln. Es ist gut, wenn ein solcher Drehstein zum Treten eingerichtet wird, was man durch einen sogenannten Hampelmann leicht bezwecken kann. Auch einige Abziehschalen müssen vorhanden sein, um die auf dem Drehsteine geschliffenen Werkzeuge hierauf abziehen zu können, denn die Schneiden derselben, besonders des Hobeleisens, müssen möglichst fein abgezogen werden. Was die Werkstatt selbst betrifft, so kommt es dabei stets auf die Verhältnisse des Korbmachers an, ob er mehrere Gehilfen beschäftigen will und kann oder ob er das Geschäft nur für sich mit einem Lehrburschen betreibt. Der Korbmacher nimmt am liebsten seinen Platz in der Werkstatt so, dass er mit dem Rücken nach dem Fenster zusitzt, indem er auf diese Art das meiste Licht auf seine Arbeit erhält. Da sich dieses aber nicht immer tun lässt, so wählt er wenigstens seinen Platz an den Seiten der Werkstatt, niemals jedoch gegen das Licht gewendet. Ein guter, geräumiger Keller oder Dunk zur Aufbewahrung der ungeschälten Weiden, sowie ein Bodenraum für die geschälten Weiden, hat der Korbmacher unumgänglich nötig, sowie er auch noch eine geräumige Kammer haben muss zur Niedersetzung seiner gefertigten Arbeiten. Endlich darf dem Korbmacher ein Schwefelkasten nicht fehlen, wozu er eine große Kiste von starkem und dichtem Tannenholze nehmen kann. Die Ecken und die Zusammensetzung der Bretter, welche die Schwefeldämpfe leicht entweichen lassen können, mit eingeleimten Papierstreifen bedeckt werden. Der Deckel muss aber gut passen und mit einem Falz versehen werden. Ende von Sektion 2. Sektion 3 aus Der Korbmacher von Karl Schmied. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. 3. Kapitel: Von der Arbeit des Korbmachers. Die große Anzahl der verschiedenen Körbe, welche der Korbmacher verfertigt, zerfällt in dreierlei Arten der Arbeit, nämlich a. in geschlagene, b. Schienen und c. in feine oder Splittenarbeit. Und diese lässt sich wieder in gewisse Gattungen und Arten bringen, denn sie weicht nicht nur in Ansehung der Form und Größe, sondern auch in Hinsicht des Gebrauches voneinander ab. Wenn man aber mit dem Flechten selbst hinlänglich vertraut ist, so ist man auch imstande, alle Gattungen und Arten von Körben zu verfertigen. Wie man also einen Korb flechten muss, soll durch einige Beispiele erläutert werden, wobei vorauszuschicken ist, dass der Korbmacher die Weidenstäbe sowohl, die zur Grundlage des Bodens dienen, als auch die Weiden, womit man den Korb flicht, teils nach der Größe, teils nach der Feinheit des zu fertigenden Korbes wählt. Ist daher der letztere groß und grob, so müssen auch die Stäbe, Stecken, danach eingerichtet sein und so auch im umgekehrten Falle. Ende von Sektion 3. Sektion 4 aus Der Korbmacher von Karl Schmied. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Drittes Kapitel, Unterabteilung A, Handgriffe bei der Verfertigung eines eckigen Tischkorbes. Hierbei verfährt der Korbmacher folgendermaßen. Er wählt sich nach der Größe des Korbes, den er zu machen gedenkt, auf einem Bodenbrette eine Reihe Löcher und steckt in jedes Loch einen so starken Stecken, beide, als erforderlich ist, die er Bodenstecken nennt. Bei großen und groben Körben stehen diese Bodenstecken ungefähr 1,5, bei kleinen und feinen nur 1 Zoll breit voneinander ab. Sie müssen jedoch etwas länger sein, als der Korb hoch werden soll, und stehen völlig senkrecht. Körbe, die keinen besonderen Fuß bekommen, erhalten an beiden langen Seiten, der Festigkeit wegen, 2 Bodenstöcke nebeneinander, diejenigen aber, denen man Füße gibt, nur einen Bodenstock. Die in die Löcher der Bodenbretter eingesteckten Stecken werden nun auf folgende Art mit abgeschälten Weiden beflochten, die der Korbmacher Bodenweiden nennt. Er legt das dicke Ende einer Bodenweide unmittelbar über dem Bodenbrette zwischen den beiden äußersten Bodenstecken zu seiner linken, denn es wird beständig von der linken zur rechten geflochten, und flicht die Weide wechselweise hinter und vor einem Bodenstecken weg. An dem anderen Eckstecken zur rechten wird die Weide gewöhnlich umgeschlagen und auf die beschriebene Art von der rechten zur linken geflochten, oder, wenn der Korbmacher nicht von der rechten zur linken flechten will, so dreht er das Bodenbrette herum. Hieraus geht hervor, dass er die umgelegte Weide, wenn er zum zweiten Mal durchflicht, hinter einem Bodenstecken legt, da sie hingegen vor eben dem Bodenstecken geschlagen wurde, ehe sie umgelegt war, wodurch die Festigkeit und das gute Ansehen der geflochtenen Arbeit entsteht. Die erste eingeflochtene Weide endigt sich natürlicherweise mit dem dünnen Ende. Es wird aber die Spitze der Weide nicht gänzlich eingeflochten, und der dünnste Teil derselben bleibt so lange uneingeflochten vorragend, bis der ganze Korb fertig ist, wonach man sie mit dem Ausstecher abschneidet. Nach eben der Regel setzt man neben dem Bodenstecken, bei welchem die Verflechtung der vorherigen Weide sich endigt, das spitze Ende einer zweiten Weide wieder an. Einige Korbmacher fangen jedes Mal mit dem dicken Teile einer Weide an, so oft eine verflochten ist, die auf diese Art gefertigte Arbeit erhält aber kein vorteilhaftes Ansehen. Die zweite verflochtene Weide endigt sich nun wieder mit dem dicken Ende, und es wird daher die dritte Bodenweide nach der angegebenen Vorschrift mit dem dicken Ende auch angesetzt und verflochten. Auf diese Weise flicht der Korbmacher den ganzen Boden und treibt, wenn er ein paar Mal herumgeflochten hat, die geflochtenen Weiden mit dem Klopfeisen zusammen, indem mit demselben jedes Mal zwischen 2 Bodenstecken geschlagen wird. Auf eben diese Art bringt er nicht nur die geflochtenen Weiden des Bodens, sondern überhaupt alle eingeflochtenen Weiden näher aneinander, woraus man ersehen wird, dass die Bodenweiden nach der Breite des Bodens eingeflochten werden, dass sich also die Verflechtung an beiden schmalen Seiten des Korbes endigt und dass hingegen die Bodenweiden sich um den äußersten Stecken der beiden langen Seiten schlingen. Wenn der Boden seine vorgeschriebene Länge erhalten hat, ziert der Korbmacher ihn aus dem Bodenbrette und legt ihn auf das Werkbrett, auf welchem er denselben in seiner Mitte mit der Pfrieme befestigt, so dass er ihn während der Arbeit bequem im Kreise herumdrehen kann. Vorher aber befestigt er die Stacken oder die senkrechten Weidenstecken, die zur Grundlage der Seitenwände dienen, auf folgende Art in den Boden. An den beiden schmalen Seiten des Bodens, wo die Verflechtung desselben sich endigt, steckt er auf jede Seite des Bodenstocks einen Stacken ein, wozu er das dicke Ende einrichtet, indem er dasselbe mit dem Schnitzer schräg zuschneidet, was man gespitzt nennt, sperrt die Verflechtung des Bodens an dem Orte entweder mit der Pfrieme oder mit dem zugespitzten Teile eines Klopfeisens voneinander, steckt den zugespitzten Stacken in die Öffnung ein und biegt ihn dergestalt neben dem Boden um, dass er aufgerichtet zu stehen kommt. Bei dieser Arbeit muss besonders darauf gesehen werden, dass das umzubiegende dicke Ende gehörig feucht sei, weil es im entgegengesetzten Fall leicht bricht, wodurch nur die halbe Haltbarkeit des Stackens erzielt wird. An den beiden langen Seiten des Korbes können die Stacken auf eine doppelte Art befestigt werden. Bekommt nämlich der Korb keinen Fuß, so macht der Korbmacher zwischen den beiden äußersten Bodenstecken mit der Frieme in der Verflechtung eine Öffnung und befestigt jede Stacke auf vorgebrachte Art. Bekommt aber der Korb einen Fuß, so sticht der Korbmacher die Löcher für die Stacken an der sichtbaren vorderen Seite des äußersten Bodensteckens mit der Pfrieme und befestigt übrigens jede Stacke auf vorbeschriebene Art. Die Stacken auf der langen Seite des Korbes stehen 1,5 bis 1,5 Zoll voneinander ab, nachdem der Korb grob oder fein geflochten werden soll. An jeder Ecke eines vierkantigen Korbes wird statt einer Stacke zur besseren Festigkeit ein Eckstock, Ortstock, gerade wie eine Stacke befestigt, der so dick sein kann wie ein Bodenstecken. Bei runden oder ovalen Körben fällt natürlich der Eckstock weg. Wenn der Korbmacher sämtliche Stacken auf eben beschriebene Art an dem Boden angesetzt und umgebogen hat, befestigt er sie zuerst mit einer starken Verflechtung. Die Weiden, welche zu dieser Verflechtung genommen werden, nennt der Korbmacher Kimmweiden. Er flicht nämlich mit 3 Kimmweiden zugleich, macht den Anfang der Verflechtung von der Mitte der schmalen Seite des Korbes zur linken und befestigt die Kimmweide an ihrem spitzigen Ende. Er legt nämlich das spitzige Ende der Kimmweide zwischen 2 Stacken in der Mitte der breiten Seite, die 2. Kimmweide zwischen das nächste folgende Paar und ebenso die 3. zwischen das darauf folgende Paar Stacken. Hierauf legt er die 1. Kimmweide hinter einem Stacken nach dem Inneren des Korbes zuweg, als dann die 2. Kimmweide hinter dem nächsten Stacken und ebenso die 3. Dann nimmt er wieder die 1. Weide und schlägt sie vor die beiden Stacken nach dem Auswendigen des Korbes zuweg und unmittelbar auf diejenigen Stacken folgen, hinter welche er die 1. Kimmweide gelegt hat. Nach eben der Ordnung schlägt er auch die 2. und 3. Kimmweide vor 2 Stacken weg. Folglich wählt er jederzeit die hinterste Kimmweide zur linken, sowohl wenn er hinter als vor einer Stacke flicht. Die Erfahrung hat gelehrt, dass hierdurch eine feste Verflechtung entsteht, die auch an einer Seite nicht höher ist als an der anderen. Jeden Eckstock sieht er als eine Stacke an, biegt um denselben jede Kimmweide um und fährt mit der Verflechtung nach der vorherigen Ordnung an der langen Seite des Korbes fort. Läuft eine Weide beim Verflechten zu Ende, so setzt er neben der Stacke, wo sie sich endigt, eine neue Kimmweide mit dem dicken Ende an. Auf die beschriebene Art flicht er mit den Kimmweiden 3 bis 4 Mal um den ganzen Korb herum und befestigt hierdurch die Stacken. Über den Kimmweiden flicht er jederzeit nur mit einer einzigen Weide. Die Weiden dieser Art werden der Einschlag genannt. Er fängt abermals in der Mitte der schmalen Seite des Korbes an, befestigt das dicke Ende einer Einschlagweide zwischen 2 Stacken und flicht sie wechselweise hinter und vor einer Stacke. Wenn die Weide ganz eingeflochten ist, die äußerste Spitze ausgenommen, welche umgeflochten nach innen zu stehen bleibt und später abgeschnitten wird, befestigt der Korbmacher abermals eine Einschlagweide und zwar neben der nächstfolgenden Stacke nach derjenigen, woran die erste Weide befestigt ist, und flicht diese Weide gleichfalls ein. Der Zusammenhang lehrt, dass diese Weide vor einer Stacke geflochten wird, hinter welcher die erste geflochten ist, weil die zweite Weide nach der folgenden Stacke befestigt wird. Nach diesen Regeln befestigt der Korbmacher alle Einschlagweiden an ihrem dicken Ende, legt sie wechselweise hinter und schlägt sie jedes Mal vor, eine einzige Stacke. Nur bei sehr kleinen und feinen Körben pflegt er die Einschlagweiden über zwei Stacken wegzuflechten. Wenn der Korb beinahe die erforderliche Höhe hat, wird der Einschlag wieder mit Kimmweiden befestigt. In diesem Falle flicht der Korbmacher mit vier Kimmweiden zugleich, die er in der Mitte der schmalen Seite zur linken hinter vier Stacken, gerade wie bei der vorherigen Kimmweide, befestigt. Diese Kimmweiden werden übrigens ebenso eingeflochten wie die vorhergehenden über dem Boden. Außer dass der Korbmacher jede Weide in ihrer Ordnung hinter zwei Stacken legt und vor drei Stacken schlägt. Wenn diese vier Kimmweiden eingeflochten sind, werden andere vier in der Mitte der schmalen Seite des Korbes zur rechten, nach vorhergehender Vorschrift, an ihrem dicken Ende befestigt, so dass die Spitzen dieser vier Weiden zusammenstoßen. Die dünnen Enden aller letzten acht Kimmweiden werden zuletzt übereinander geflochten, ihre Verflechtung ist so dick, als vier untereinander geflochtene Weiden an ihrem dicken Ende. Nach dieser Ordnung flicht der Korbmacher mit den Kimmweiden wieder zwei- bis viermal herum. Über diese Kimmweiden wird endlich der Zuschlag des Korbes geflochten, das heißt, er flicht die noch hervorstehenden Stacken dergestalt ineinander, dass der obere Rand des Korbes die erforderliche Haltbarkeit erhält. Die Stacken aller vier Seiten stehen nämlich bei der vorhergehenden Arbeit ihrer ganzen Länge nach noch aufgerichtet, außer dass der Korbmacher dieselben in etwas nach außen zu bei dem Flechten neigt, wenn die vier Seiten des Korbes auf dem Boden schief zu stehen kommen. Die Stacken hatten also bis jetzt nur den Zweck, dass die Kimm- und Einschlagweiden um dieselben geflochten wurden. Bei dem Zuschlag aber werden sie selbst ineinander geflochten. Der Korbmacher legt nämlich eine Stacke in die Mitte der rechten, schmalen Seite des Korbes dergestalt um, dass sie auf den Rand des Korbes zu liegen kommt, legt sie aber zugleich hinter die nächsten zwei noch stehenden Stacken zur rechten nach dem Inneren des Korbes zu, weg. Auf eben die Art neigt er die zweite, dritte und vierte Stacke und schlägt jede hinter die beiden nächsten noch stehenden Stacken. Alsdann wendet er sich wieder zu der zuerst umgelegten Stacke und schlägt sie nicht nur vor die nächsten drei noch stehenden Stacken weg, sondern legt sie zugleich noch hinter diejenige noch stehende Stacke, welche unmittelbar auf die drei vorhergehenden folgt. Nun legt er die fünfte Stacke um und legt sie ebenfalls hinter die nächsten zwei noch stehenden Stacken weg. Hierauf wendet er sich wieder zu derjenigen Stacke, welche bei dem Umlegen der zweiten in der Ordnung war, schlägt sie vor drei, legt sie hinter eine Stacke weg und neigt unmittelbar darauf die sechste Stacke. Auf eben die Art verfährt er bei der dritten und vierten, ebenso wie bei allen folgenden Stacken, und schneidet die Spitze der ersten Stacke erst dann ab, wenn er die siebte Stacke umgelegt hat. Dieses letztere gilt auch von allen übrigen Stacken. Der Eckstock wird in Ansehung seines Platzes zwar als eine Stacke angesehen, allein der Korbmacher steckt neben ihm eine Stacke in die Verflechtung ein und verflicht diese wie die übrigen Stacken. Wenn der Korbmacher den Zuschlag endigt, steckt er die letzte Stacke durch die Verflechtung der zuerst umgelegten Stacken in der Mitte der schmalen Seite, und zwar nach eben den Regeln, nach welchen er die übrigen Stacken umlegt und verflicht. Die zuerst umgelegten Stacken werden daher locker verflochten, damit die letzteren durch die Öffnung durchgezogen werden können. Ja, die Verflechtung der ersten Stacken wird im erforderlichen Falle auch wohl mit einer Pfrieme auseinander gesperrt. Bekommt der Korb unter dem Rande des Bodens einen Fuß, so wird dieser ganz zuletzt geflochten. Der Korbmacher befestigt nämlich an dem Rande des Bodens neben jeder Stacke der vier Seiten von neuem eine Stacke, und diese Stacken nennt er Fußstacken. Sie werden ebenso an dem Boden angebracht wie die Stacken der vier Seiten des Korbes, nur dass sie nicht auf der oberen, sondern auf der unteren Seite des Bodens aufgerichtet oder senkrecht zu stehen kommen. Sie werden auch ebenso wie die Stacken der vier Seiten über dem Boden mit acht Kimmweiden befestigt und zweimal um den ganzen Korb herum geflochten. Zuletzt erhalten die Fußstacken gleichfalls einen Zuschlag wie die Stacken der vier Seiten auf dem oberen Rande des Korbes. Dieser eckige Waschkorb wäre nun soweit fertig und es sind nur noch die Henkel oder Bügel daran zu machen, die an die schmalen Seiten desselben kommen. Die Grundlage jedes Henkels sind ebenfalls Weiden, deren gewöhnlich zwei übereinander gelegt werden, die man mit Schienen umwindet. Vorher aber werden diese Weiden in den Zuschlag oder Rand eingesteckt. Durch den Zuschlag an einer Seite des Henkels wird eine starke Weide gezogen. Die beiden Enden dieser Weide werden um den Bügel gewunden und auf der anderen Seite des Henkels durch einen Knoten befestigt. Man kann auch einen Henkel aus einer einzigen starken Weide verfertigen, wenn dieselbe durch den Rand des Korbes von außen und in der gehörigen Entfernung wieder von innen nach außen durchgesteckt wird, so dass sich beide Enden außerhalb des Korbes befinden und sich gegenseitig berühren. Wenn jedes Ende dieser Weide schräg zugeschnitten worden ist, werden sie übereinander gelegt und bis an den Rand des Korbes mit Schienen dicht umwunden, wo dann die Schienen durch mehrmaliges Einzwängen zwischen die Henkelweide befestigt werden. Zuletzt werden die ungleich hervorstehenden Enden der Bodenstecken und der Eckstäbe sowie auch die dicken und dünnen Enden der Weiden in der Verflechtung, die der Korbmacher während des Flechtens stehen lässt, wenn er eine neue Weide ansetzt oder wenn eine Weide sich endigt, mit dem Ausstecher abgeschnitten. Eine Abbildung dieses Tisch- oder Waschkorbes siehe Figur 16. Ende von Sektion 4. Sektion 5 aus Der Korbmacher von Karl Schmied. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Drittes Kapitel, Unterabteilung B. Verfertigung eines runden oder ovalen Wasch- oder Tischkorbes. Die Verfertigung eines solchen Korbes unterscheidet sich von der Bearbeitung des vierkantigen bloß in Hinsicht des Bodens. Der Korbmacher verfertigt zu dem Boden der ovalen und runden Körbe folgendermaßen ein sogenanntes Kreuz, siehe Figur 17. Er legt 3 bis 4 Stöcke A, B zusammen, spaltet sie in der Mitte voneinander, doch so, dass die Hälften an beiden Enden A und B noch zusammenhängen und steckt durch die Spalte 5 Paar und also überhaupt 10 Querstöcke E, D, die in gleicher Entfernung voneinander abstehen. Die auf diese Art kreuzförmig ineinander gesteckten Stöcke bindet er in der Mitte mit Schienen zusammen. Der mittelste lange horizontale Stock AB behält seine natürliche Richtung während der ganzen Arbeit an dem Boden, sowie auch die 3 mittelsten Paar Querstöcke CD, allein die beiden äußersten langen Stöcke und die beiden äußeren Paare Querstöcke werden an beiden Enden der Gestalt gebogen, dass sie in gleicher Entfernung den Raum zwischen dem langen Mittelstocke AB und den 6 mittleren gepaarten Querstöcken ausfüllen. Um das mittlere Bund des Kreuzes fliegt er hierauf zuerst zugleich mit 3 Weiden zweimal herum. Diese Weiden nennt der Korbmacher Aufbruchweiden, vermutlich, weil sie die vorgedachten, eingebrochenen Langen und Querstöcke an ihrem Orte befestigen. Die gedachten 3 Weiden werden ebenso wie die Kimmweiden über dem Boden des vierkantigen Waschkorbes geflochten. Neben den Aufbruchweiden wird der Boden größtenteils mit einer Weide sowie der Einschlag am vierkantigen Korbe geflochten. Diese Weiden werden vom Korbmacher Vollmachweiden genannt. Wenn diese letzte Verflechtung mit dem Klopfeisen gehörig zusammengetrieben worden ist, werden nun die Stacken der aufgerichteten Seiten des Korbes befestigt und diese sowohl als der Fuß werden auf eben die Art wie bei dem vierkantigen Korbe geflochten. Ende von Sektion 5. Sektion 6 aus Der Korbmacher von Karl Schmied. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Drittes Kapitel, Unterabteilung C, Verfertigung eines ordinären, ovalen Handkorbes. Der Boden zu einem Handkorbe wird nach den nämlichen Grundsätzen gearbeitet, wie der beschriebene Boden zu dem Wasch- oder Tischkorbe, nur nimmt der Korbmacher in der Regel zu dem Kreuze immer nur drei starke Hölzer, die ungefähr ein Viertel Zoll Durchmesser haben. Wenn diese in der Mitte aufgespalten sind, wozu man den Schnitzer braucht, mit dessen Spitze man in die Hälfte der Hölzer einsticht, werden drei einzelne, ebenso starke Weiden in der Mitte eingesteckt und jede ungefähr einen Zoll weit auseinander geschoben. Hierauf steckt man noch ein doppeltes Weidenpaar an jedes Ende der gemachten Spalte, die aber dicht aneinander gelegt werden, jedoch ebenfalls ein Zoll von den einzelnen eingeschobenen Hölzern entfernt. Diese Hölzer müssen auf einer Seite so weit hervorstehen wie auf der anderen. Nun werden die drei gespaltenen Weiden, welche jederzeit nach der Länge des Ovals zu liegen kommen, mit Schienen fest umwunden, so dass sich die dazwischen gesteckten Hölzer nicht wieder verschieben können, wozu eine einzige lange Schiene ausreicht, wenn der Korb nicht besonders groß werden soll. Außerdem setzt man noch eine an, die zuletzt durch Einklemmen zwischen die nebeneinander liegenden befestigt wird. Ist auf solche Art das Kreuz zum Boden fertig, so werden die zwei äußeren Langhölzer auf jeder Seite des Kreuzes auswärts gebogen und die dritte bleibt in ihrer geraden Richtung. Hierauf biegt man eine von den zwei äußeren beiden, welche nebeneinander eingeschoben wurden, ebenfalls nach der Seite zu um, wodurch rundherum 20 Bodenstecken entstehen, die nun mit schwachen Weiden so lange durchflochten werden, bis der Boden die gewünschte Größe erhalten hat, wobei man die eingeflochtenen Weiden von Zeit zu Zeit mit dem Klopfeisen zusammentreibt. Hierauf werden die noch hervorstehenden Hölzer mit der Flechtung gleichgeschnitten und auch die Spitzen und Enden der eingeflochtenen Weiden abgeschnitten. Diese Böden können auf zweierlei Art mit dem Rumpfe des Korbes in Verbindung gebracht werden. Entweder a. durch einen Anschlag oder b. durch Aufstacken. Bei der ersten Art werden zwei starke Leisten an der gehobelten Seite aneinandergelegt, so, als wenn eine gespaltene Weide wieder vereinigt werden sollte. Diese Leisten werden an ihrem dicken Ende etwas abgeflacht und in der Gegend der breiten Mitte an den äußersten Rand des Bodens mit einer schwachen Schiene befestigt, indem man die letztere zwischen die beiden Leisten legt und dieselbe durch das Geflechte der Bodenweiden, ungefähr einen Zoll breit, vom Rande des Bodens entfernt, durchzieht. Nun wird eine Stacke zwischen die zwei Leisten so eingesteckt, dass sie noch 2 bis 3 Zoll unter demselben hervorragt. Dicht neben dieser Stacke wird die Leistenschiene wieder über die Leisten geschlagen und wieder durch das Gesteck des Bodens gezogen, wonach man die zweite Stacke zwischen die Leisten steckt und die letzteren nochmals mit der Leistenschiene umschlägt. Auf gleiche Weise wird nun fortgefahren und die Leisten mit den Stacken durch die Leistenschiene rund um den Boden befestigt, bis die Leisten wieder zusammenstoßen. Bevor sie jedoch ganz aneinander kommen, muss das Ende der Leiste, was man etwas zuschärft, unter den Anfang zwischen die Leiste und die Schiene geschoben werden, damit man außen weder den Anfang noch das Ende gewahr werde. Dann erst werden sie mit den Schienen vollends umwunden. Die unten hervorstehenden Stacken dienen dazu, um damit den Fuß zu formieren, den man nun auf folgende Art errichtet. Man nimmt eine solche Leiste, wie schon deren zwei zum Anschlag gebraucht wurden, und biegt sie nach der Peripherie des Bodens zusammen, doch so, dass sie rundherum einen Finger breit weiter wird als die angeschlagenen Weiden. Sodann biegt oder knickt man die Hälfte der unten hervorstehenden Stacken alle nach einer schrägen Richtung, aber auch zugleich nach außen zu, wobei jedes Mal eine übergangen wird. Sind sie rundherum alle nach einer Richtung geknickt, so wird mit der anderen Hälfte der Stacken, die noch zwischen den krummgemachten stehen, ebenso verfahren, aber nach der entgegengesetzten Seite zu, so dass ein schräges Gitterwerk entsteht. Es ist hierbei zu bemerken, dass die eine Hälfte der Fußstacken alle nach der äußeren, die andere Hälfte alle nach der inneren Seite zugerichtet sein müssen. Nun wird die zusammengebogene Fußleiste von außen angeschlagen und mit einer Schiene fest an die Fußstacken gewunden, so, dass beim jedesmaligen Umschlagen der Schiene auch zugleich eine Stacke mit umwunden wird. Ehe man mit dieser Arbeit um den ganzen Fuß herum kommt, sind einige Schienen erforderlich, die beim jedesmaligen Ende gut umschlungen und befestigt werden müssen. Ebenso ist es notwendig, diejenigen Schienen, mit welcher von neuem zu umwinden angefangen wird, gut einzuklemmen, damit sie nicht wieder losspringen kann. Ist man mit dem Umwinden der Fußleiste und der Stacken zu Ende, so werden die noch hervorragenden Stacken mit dem Schnitzer dicht an der Fußleiste abgeschnitten oder ein Kippum gemacht, das heißt, eine Stacke nach der anderen über eine weg nach innen zugelegt und hierauf erst die noch hervorstehenden Stacken abgeschnitten. Nun werden die oberen langen Stacken durch die Biegen in diejenige Lage gebracht, welche der Form des Korbes, die erhalten soll, angemessen ist, wozu man einen dazu passenden Bügel wählt, der von unten übergeschlagen wird. Sodann fängt man in der breiten Mitte des Korbes sogleich mit Schienen zu rumpfen an, wie dieses bei dem eckigen Waschkorbe beschrieben worden ist, und rumpft ungefähr 2 bis 3 Mal herum, worauf man die Beistecher an diejenigen Stellen mit einarbeitet, wo die Henkel hin zu stehen kommen sollen. Hat man einen Drittteil der Höhe des Korbes gerumpft, so kann man, wenn der Handkorb etwas verziert werden soll, anfangen, einige Modelle einzuflechten, was dadurch bezweckt wird, wenn man auf der auswendigen Seite 2 Stacken mit der einzurumpfenden Schiene überschlägt, worauf man 7 Stacken schlichtweg rumpft, dann die Schiene wieder über 3 Stacken schlägt, 7 Stacken ordinär rumpft, nochmals über 3 Stacken schlägt und so fortfährt, bis man mit dem Rumpfen einmal herum ist. Hierdurch entsteht eine einfache Schlangenlinie, die nun 3- oder 4-fach fortgesetzt werden kann. Es ist hier nämlich angenommen, dass rundherum 100 Stacken sich befänden, da man nun 3 Stacken zuerst mit der Schiene überschlägt und 7 darauf folgende Stacken wie gewöhnlich rumpft, so müssen 10 Bogen entstehen, wozu jedoch erst der Anfang gemacht wurde. Bei dem andermaligen Herumrumpfen überschlägt man anfänglich nur 2 Stacken mit der Schiene, wobei jedoch eine der Stacken mitgefasst wird, die das vorige Male schon überschlagen wurde, rumpft hierauf nun 5 Stacken schlichtweg, überschlägt wieder 2 Stacken, lässt eine vorn stehen und überschlägt nochmals 2. So wird nun abermals fortgefahren, bis man wieder an die Stelle kommt, wo man angefangen hat, bei welcher ebenfalls 2 Stacken überschlagen werden, deren erste schon vorher mit überschlagen war. In den Zwischenräumen werden jetzt nur 3 Stacken nacheinander ordinär gerumpft, 2 überschlagen und nach oben zu ebenfalls 3 Stacken schlichtweg gerumpft, wodurch nun die Hälfte der Bogen entstanden sind. Man muss also 6-mal herumrumpfen, ehe eine Bogenlinie von der beschriebenen Breite sich darstellt. Will man nun mehrere solcher Bogenlinien übereinander bringen, so wird auf derselben Stelle, wenn man 3-mal herum ist, damit angefangen und ebenso fortgefahren, wie es bereits beschrieben worden ist. Ist man wieder 3-mal herum, so wird die 3. Bogenlinie angefangen und so weiter. Nun gibt man durch beständiges Rumpfen mit Schienen, die man von Zeit zu Zeit mit der Pfrieme niederdrückt, damit sie dicht aneinander zu liegen kommen, dem Korb die erforderliche Höhe, setzt eine halbrunde, schwache Leiste an, die durch Umwinden zwischen jeder Stacke an dieselbe befestigt wird und gibt dem Korb den Zuschlag auf die schon beschriebene Weise. Gewöhnlich wird vom Rande des Korbes 1 Zoll entfernt, inwendig ein Bügel angearbeitet, angeschlagen, auf welchem der Deckel zu liegen kommt, der weitläufig an 6 zu 6 Stacken mit einer durchgezogenen Schiene befestigt wird. Von außen schlägt man noch unter dem Zuschlage eine halbrunde Leiste an, die aber zwischen jeder Stacke mit einer Schiene umzogen wird und nicht sowohl zur Befestigung als zur Verzierung der oberen Kante dient. Der Henkel zum Korbe besteht aus 2 starken Weiden, welche beide an ihren Enden so zugeschärft werden, dass sie die Form des Beistechers erhalten, welcher letzterer nunmehr herausgezogen wird, wogegen man die Henkelweiden fest einschiebt. Mit der Pfrieme sticht man durch die Zollbreite vom Rande angeschlagene Leiste ein Loch, welches auch durch die Henkelweide geführt wird, und treibt in dasselbe ein hölzernes Pflöckchen, damit der Henkel sich nicht herausziehen könne, was auch am anderen Ende des Henkels ebenso gemacht wird. Damit nun auch der Henkel mit dem Korbe ein gleichförmiges Ansehen erhalte und die Weiden sich nicht auseinanderspreizen können, wird er noch mit Schienen dicht umwunden und ebenfalls mit den letzteren an den Zuschlag des Korbes gut befestigt. Bei der Umwendung des Henkels kann man 2 Schienen über die Weiden der Länge nachlegen, die nach 3-maligen Umwinden jedes Mal zurückgeschlagen werden, wodurch ein gewürfeltes Modell entsteht. Es ist jetzt noch der Deckel zu verfertigen, der so angelegt wird, wie der Boden nur daß zwischen die drei starken Hölzer, welche zur Grundlage dienen, zwei Querhölzer mehr eingeschoben werden. Sind die Querhölzer mit den Grundlagehölzern durch umwundene Schienen gut und geschmackvoll verbunden worden, so werden sämtliche 24 Hölzer nach innen zugebogen, weil der Deckel nicht ganz gerade, sondern etwas muldenförmig sein muss. Indem man nun auch die Eckhölzer seitwärts biegt, damit sie alle an ihrem Ende gleich weit voneinander stehen, wird mit Schienen zu platten Flechten angefangen, wobei die Schienen seitwärts übereinander zu liegen kommen. Da die Schienen sehr dünn sind und statt nebeneinander übereinander gelegt werden, so ist es wohl erforderlich, 60 bis 70 Mal herumzuplatten, ehe der Deckel die Größe erhält, dass derselbe noch einen starken Zoll breit mit Kimmweiden beflochten werden kann, welche letzteren am Ende durch Einschlagen in sich selbst, wie es schon beschrieben worden ist, den Deckel beendigen. Man kann aber auch einen Besatz oder einen Zuschlag anbringen. Noch muss der Deckel an dem Henkel durch ein Angehänge befestigt werden, das man aus einer nicht allzu starken Weide dreht. Ebenso wird auch ein Aufzug in halbzirkelförmiger Form an dem Deckel befestigt, der zum Abnehmen desselben dient. Die Abbildung eines Handkorbes siehe Figur 18. Ende von Sektion 6. Sektion 7 aus Der Korbmacher von Karl Schmied. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Drittes Kapitel. Unterabteilung D. Verfertigung eines ordinären Tragkorbes. Auch die ordinären Tragkörbe können hinsichtlich ihrer Feinheit der Weiden auf mehrerlei Art gemacht werden, weshalb wir die Mittelgattung derselben beschreiben wollen. Die Grundlage oder der Boden wird auf dem Bodenbrette verfertigt, in welches zuerst die Eckstäbe, Ortstäbe, gesteckt werden, die so lang sein müssen, dass sie die doppelte Höhe des Tragkorbes und die Bodenbreite umfassen. Unter dem Bodenbrette stehen sie so lang hervor, als der Korb hoch werden soll, und über demselben noch einen Fuß länger, weil auf die übrige Länge der Boden geflochten wird. Ebenso lang müssen auch die Stacken sein, die auf gleiche Weise in das Bodenbrett gesteckt werden. Ihre Stärke kann am dicken Ende einen guten Viertelzoll betragen. Die Mittelgattung eines Tragkorbes kann, ohne die Eckstäbe, mit 8 Stacken angelegt werden, die man sämtlich beim starken Ende einsteckt. Diese werden nun sämtlich mit Bodenweiden, wozu man gewöhnlich etwas stärkere als zu den Seitenwänden nimmt, beflochten, indem man das dicke Ende der Weide unmittelbar und dicht an dem Bodenbrette anlegt und von der linken zur rechten flicht. An den Eckstecken, Eckstäben, Ortstäben, wird das Brett herumgewendet, wenn es dem Arbeiter nicht geläufig sein sollte, von der rechten zur linken zu flechten. Der Boden wird in der Regel einen Fuß breit geflochten, so dass er ein längliches Viereck bildet. Man zieht hierauf das Werkbrett von den Stacken ab und biegt, knickt, die letzteren auf beiden Seiten aufwärts. Dann wird ein passendes Korbgestell, wie es im Kapitel 2 unter 13 beschrieben wurde, an die Eckstecken so mit Stricken befestigt, dass dadurch zugleich die Höhe des Korbes bezeichnet wird, die er erhalten soll. Nun werden die Weiden, welche man zum Einflechten der Seitenteile bestimmt, an ihrem dicken Ende zugespitzt. Wenn man zu flechten anfängt, steckt man die Weide mit dem zugespitzten Ende in das Bodengeflecht ein und verfährt nun so, wie bei dem eckigen Wasch- oder Tischkorbe angegeben worden ist. Nachdem man ungefähr 5 Zoll hoch herumgeflochten hat, wird einmal herumgekimmt, dann wieder 5 Zoll hoch geflochten, während welchem man neben jedem Eckstecken noch eine Stacke mit einflicht, weil der Korb nach oben zu weiter wird, wonach man wieder einmal herum mit Kimmweiden flicht. Nach nochmaligem 5 Zoll hohem Herumflechten auf die gewöhnliche Weise wird endlich mit Kimmweiden bis zum Zuschlag des Korbes fortgefahren, so dass derselbe nunmehr 20 Zoll hoch geworden ist und durch die mitunter eingesetzten Kimmweiden ein Ansehen erhalten hat, als wäre er in 4 Abteilungen gemacht worden. Die Eckstecken werden 2 Zoll über dem Rande abgeschnitten. Das Korbgestell wird schon etwas früher, wenn der Korb etwas über die Hälfte seiner Höhe geflochten ist, abgebunden. Sowohl die Hinter- als Vorderseite muss nun noch mit einem Bügel versehen werden. Zu dem Behufe wird eine starke Weide von 18 Zoll Länge an ihren beiden Enden zugespitzt und diese so zwischen den Zuschlag und das Geflechte gedrängt, dass dieser Henkel in der Mitte des Korbes einen Drittteil vom Raume der ganzen Breite einnimmt. Vor dem Einstecken dieser gebogenen Weide macht man sich mit der Pfrieme oder einem spitzigen Klopfeisen gehörige Luft. Dann wird diese Weide mit einer schwächeren umwunden, die während des Umwindens beständig gedreht wird und dadurch das Ansehen eines starken Stricks bekommt. 1,5 Zoll unter dem Rande werden die gedrehten Weiden durch das Geflechte gezogen und hierdurch erhält erst der Henkel seine gehörige Befestigung. Denn die Weide, welche in den Zuschlag gedrängt wurde, würde ohne die Umwindung gar leicht wieder herauszuziehen sein. Ungefähr 4 Zoll unter dem oberen Rande, gerade unter dem Henkel, wird auch zwischen dem Geflechte mit dem Lieser eine Öffnung gemacht, in welche man die Tragbänder schiebt, die an der inneren Seite des Korbes mittels Querstöcken festgehalten werden. Ebenso befestigt man auch die Tragbänder 1,5 Zoll vom Boden entfernt. Der jetzt beschriebene Tragkorb, dessen Gestalt als Figur 19 abgebildet, wo aber die Hinterseite gemodelt ist, ist die gebräuchlichste Art in Deutschland, obgleich sie in einigen Gegenden etwas abweicht. Wollten wir alle Gattungen dieser Tragkörbe beschreiben, so würden zu häufige Wiederholungen des bereits Gesagten vorkommen, die dieses Buch nur stärker machen und verteuern würden. Nur das ist noch zu bemerken, dass an manche Tragkörbe gar kein Bügel, an andere nur einer angebracht werde, wogegen man in der Flechtung selbst einige Öffnungen lässt. Ist nur ein Bügel daran, so muss er sich auf der hinteren oder auf der den Tragbändern entgegengesetzten Seite befinden. Man befestigt auch wohl an den äußeren Teil des Bodens, damit sich derselbe nicht so leicht abnutzen soll, einige Holzleisten oder ein Stück Brett von der Größe des Bodens. Ende von Sektion 7. Sektion 8 aus Der Korbmacher von Karl Schmied. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Kapitel 3 Unterabteilung E Verfertigung eines Salatkorbes. Der Boden zu diesem Korbe wird mit 4 Bodenhölzern angelegt, durch welche 4 andere Hölzer von derselben Stärke gesteckt werden, um das gewöhnliche Bodenkreuz zu formieren. Man biegt hierauf diejenigen Hölzer, welche die äußeren Stellen einnehmen, sogleich nach einer Rundung, weil der Boden rund geflochten wird und hat also 16 Hölzer zu beflechten. Das Flechten wird nunmehr, wie bei jedem anderen Boden, in der Rundung vorgenommen und von Zeit zu Zeit mit dem Klopfeisen zusammengedrängt. Hat man so 10 bis 11 Zoll im Durchmesser mit schwachen Weiden geflochten, so ist der Boden groß genug und man kann die noch hervorstehenden Bodenhölzer dicht am Geflechte abschneiden. Der Boden wird nun aufgestackt, wozu man 1/8 Zoll starke Weiden nimmt und sie vorher spitzt. Man zieht hierauf einen runden Bügel über, der die obere Weite des Korbes bestimmt und nach der angegebenen Bodengröße 17 bis 18 Zoll Durchmesser haben muss. Die Stacken müssen 3 bis 4 Zoll länger sein, als der Korb hoch werden soll, um zuletzt den Zuschlag damit machen zu können, und sie dürfen nicht weiter auseinander stehen als ungefähr 3/4 Zoll, so dass in der ganzen Rundung vielleicht 50 bis 54 Stacken zu stehen kommen. Mit Kimmweiden wird 2 Zoll hoch über dem Boden geflochten und diese durch Einstecken in sich selbst befestigt. Dann lässt man die Stacken 3,5 Zoll lang unbeflochten und flicht hierauf wieder mit Kimmweiden 1,5 Zoll hoch. Lässt nochmals die Stacken 3,5 Zoll hoch unbeflochten und flicht so dann wieder mit Kimmweiden 4 bis 5 Mal herum, worauf man den Zuschlag des Korbes auf die gewöhnliche Weise macht. Die Bügel zu diesem Korbe werden ebenso wie an den Tragkörben gemacht, jedoch nur halb so stark und gleichermaßen befestigt. Eine Ansicht des Salatkorbes findet man als Figur 20. Ende von Sektion 8. Sektion 9 aus Der Korbmacher von Karl Schmied. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Kapitel 3 Unterabteilung F Verfertigung einer ordinären, muldenförmigen Wanne. So groß als die Wanne werden soll, wird ein Bügel aus einer starken Weide gebogen und an beiden Enden mit einer Schiene gut verwickelt. Es wird diesem Bügel die Form gegeben, welche die Wanne erhalten soll, die bald ein langes, bald ein gedrücktes Oval bildet. Nun werden in der langen Mitte des Bügels zwei starke Weiden so befestigt, dass ein dickes neben ein dünnes Ende jedoch 2 Zoll voneinander entfernt zu stehen kommt, weil dadurch zugleich eine Öffnung entstehen soll, in welche man mit einigen Fingern hineinkommen kann, um die Wanne zu tragen. Die zwei in der Mitte zu befestigenden Weiden werden nach unten zugebogen, denn durch die geringe oder starke Biegung wird die Tiefe der Wanne bedingt. Man fängt jetzt sogleich das Flechten der Wanne an dem Bügel und einer Weide an, setzt aber dabei zugleich eine Stacke nach der anderen, die mit den mittleren 2 Weiden parallel laufen müssen, an, wobei jedoch nur die Hälfte der Wannenbreite geflochten wird. Hat man ungefähr 2 Zoll breit an dem schmalsten Teile der Wanne geflochten, so verfährt man mit der anderen Hälfte ebenso, worauf die ganze Breite der Wanne wie gewöhnlich geflochten wird. So oft das Geflechte nach dem Bügel zu breiter wird, muss auch wieder eine Stacke eingeflochten werden, bis man in die Mitte gekommen ist, wonach die noch übrige Flechtung leicht beendigt werden kann. Es ist eine solche Wanne eine der gröbsten Arbeiten des Korbmachers und wird aus ungeschälten Weiden gemacht. Man verfertigt aber auch feinere Wannen aus lauter Schienen, wo anstatt der starken Zollbreite und 1/8 Zoll starke Schienen angebracht werden, die man mit 1/4 Zoll breiten, schwachen Schienen umflicht. Dergleichen Wannen haben ein sehr sauberes Ansehen. Ende von Sektion 9. Sektion 10 aus Der Korbmacher von Karl Schmied. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Kapitel 3 Unterabteilung G Verfertigung eines mittelfeinen Nähkorbes. Dergleichen Körbchen werden gewöhnlich länglich rund, jedoch auch vierkantig und auf zweierlei Art gemacht. Man nimmt nämlich anstatt der Stacken Spliten oder, wenn man es haben kann, Bieselreis. Die Spliten werden aus gespaltenen Weiden gehobelt und auch mit dem Schmäler in der Breite egalisiert, so dass die hierdurch entstehenden Stäbchen nur 1/12 Zoll breit sind. Zum Boden setzt man sich aus schwachen Weiden ein Kreuz auf die gewöhnliche Art zusammen und plattet es mit Schienen aus, wie dieses beim Deckel zum Handkorb beschrieben wurde. Der Rand des Bodens wird mit 2 zugleich eingeflochtenen zarten Weiden besetzt, mit welchen 2-mal um den Boden herum geflochten wird. In diese letzteren Besatzweiden werden die Spliten, wie bei einem großen Korbe die Stacken, angeschlagen und aufgesplittet. Ist dieses geschehen und ein Bügel überzogen worden, so wird den Spliten mit verhältnismäßig schwachen Schienen eine Haltbarkeit gegeben, wobei jedes Mal zu dem Einschlage über den Kimmweiden nur eine Schiene genommen wird. Über dem Einschlage wird dem Korbe abermals eine Befestigung mit Kimmweiden gegeben, worauf man die Höhe des Korbes mit Schienen fertigt und durch den Zuschlag der Spliten den Korb vollendet. In allen diesen Fällen, sowie auch bei dem Fuße, wird ebenso verfahren, wie bei dem Tisch- oder Waschkorbe beschrieben wurde, nur dass man mit feineren Materialien arbeitet. Man kann aber zur Verschönerung des Äußeren auch zarte Leisten sowohl am Fuße als am oberen Rande anbringen und es lassen sich allerlei Modelle und Figuren einarbeiten, wenn der Korbmacher hierin Fertigkeit hat. Wird aber die aufgerichtete Seite des Nähkorbes aus Bieselreis zusammengesetzt, so wird der Boden zwar ebenso wie der erste verfertigt, allein das Bieselreis wird nicht wie die Stacken oder Spliten der übrigen Körbe in den Boden eingesteckt, sondern folgendermaßen angeschlagen, wie die Figur 21 erläutert. Man nimmt 2 schwache Leisten, eine in 2 Teile gespaltene Weide, CE legt an dem einen Ende der beiden Leisten das starke Ende C eines Biselreihes CAD zwischen die Leisten, windet um dieselben eine Schiene und befestigt hierdurch das Biselreis. In einer kleinen Entfernung von dem vorigen setzt man ein zweites Biselreis zwischen die beiden Leisten CED an und befestigt es mit der vorigen Schiene. Auf diese Weise wird so viel Biselreis zwischen den beiden Leisten befestigt, dass sie den ganzen Boden AB des Korbes umgeben. Über den beiden vorhergehenden Leisten legt man abermals in einer Entfernung von einem Zoll zwei andere Leisten AB neben das Biselreis, vereinigt auch diese mit dem Biselreise durch eine Schiene, steckt diese aber zugleich durch die äußeren Weiden des Bodens durch, und zwar jedes Mal, wenn man die Schiene um ein Biselreis geschlungen hat. Auf diese Art wird jedes Biselreis an den Boden angeschlagen und die beiden untersten Leisten CE dienen dem Korbe statt des Fußes. Durch einen Einschlag werden diese Reiser nicht miteinander vereinigt, sondern man nimmt eine andere Verbindung derselben vor, die der Korbmacher Fietzen nennt. Er flicht nämlich viermal zwei und zwei Schienen in einer ungezwungenen Schlangenlinie in das Biselreis ein, wie es in FG und HI zu sehen ist. Endlich wird am oberen Rande noch eine Leiste DK wie die untere befestigt und der Korb mit schwachen Kimmweiden und dem Zuschlag auf die gewöhnliche Art beendigt. Jeder Henkel dieser Körbe besteht aus zwei sich unmittelbar berührenden Bügeln, die in dem Zuschlage befestigt und auf folgende Weise bewunden werden. Man steckt um den ganzen Henkel herum zarte Weiden oder zerplatztes Stuhlrohr in den Zuschlage ein, befestigt an den letzteren eine Schiene und flicht diese in die eingesteckten Weiden oder in das Rohr der Gestalt ein, dass die Verflechtung den Henkel ganz bedeckt. Man leitet nämlich die Schienen selbstständig nach dem Umkreise des Henkels herum und flicht sie wechselweise vor und hinter die eingesteckten Weiden. Dem Deckel zu diesem Korbe kann man eine mehr oder weniger gewölbte Form geben und die Anlage sowohl als die Flechtung selbst ist derjenigen ganz gleich, wie es beim Deckel des Handkorbes beschrieben wurde, nur dass er feiner gearbeitet wird. Man kann zu diesem Korbe auch gefärbte oder gebeizte Schienen und Spliten verwenden und lackiert sie auch oft, was alles später beschrieben und gelehrt werden soll. Ende von Sektion 10. Sektion 11 aus Der Korbmacher von Karl Schmied. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Drittes Kapitel: Alphabetisches Verzeichnis aller Arbeiten des Korbmachers A bis L. Da der Korbmacher alle Arten der Körbe ohne Modell aus freier Hand bearbeitet, so ist ein gutes Augenmaß die Hauptsache bei diesem Geschäfte, damit alle Arbeiten eine schickliche Proportion erhalten. Die hier angegebenen Beispiele über das Verfahren des Korbmachers werden ausreichen, um die Verfertigung aller Gattungen und Arten von Körben beurteilen zu können. Wir lassen nunmehr ein alphabetisches Verzeichnis verschiedener Arbeiten des Korbmachers folgen und werden im Laufe desselben diese und jene Arbeit, wenn es nötig sein sollte, erläutern und ihre Verfertigung in möglichster Kürze und Deutlichkeit beschreiben, wo wir uns zugleich auf das bereits hier mitgeteilte beziehen werden. Erstens Armkorb, siehe Handkorb, in dem diese Benennung gleichbedeutend und provinziell ist. Zweitens Backkorb. Sie werden jetzt nur noch selten vom Korbmacher aus Weiden, sondern vom Landmanne selbst aus schwachen Strohseilen gewunden. Sie dienen dazu, den Brotteig hineinzutun und dem Brode selbst eine runde Form, Größe und Schwere zu geben. Wenn die Brode in dem Ofen kommen sollen, stürzt man den Brotkorb auf die Backschiene und hebt ihn ab. Drittens Benert, Benerich, siehe Burzelkorb. Viertens Beißkorb, Maulkorb. Diese werden nicht mehr aus Weiden geflochten wie ehedem, sondern jetzt nur aus Eisenblech oder starkem Leder verfertigt, in dem sich die Weiden gar zu leicht abnutzen und oft nur einen einzigen Tag lang hielten. 5. Bettkorb. Sie haben die Gestalt einer hölzernen Bettstelle, gehören unter die geschlagenen Arbeiten und werden größtenteils aus geschälten Weiden geflochten. Die Anlage wird wie zu einem Waschkorbe gemacht, es gehört aber ein größeres Bodenbrett dazu. Die Betten werden darin teils nur aufgehoben, teils bedient man sich derselben als wirkliche Bettstellen. 6. Bienenkorb. Auch diese fertigt man jetzt nicht mehr aus Weiden, sondern aus Binsen und Stroh, wovon man Seile dreht, die man ringförmig zusammenbindet und diese Ringe übereinander befestigt. Auch der Deckel, den jeder Bienenkorb erhält, wird aus Stroh geflochten. Der Korbmacher gibt sich mit der Verfertigung der Bienenkörbe nicht ab. 7. Blumenkorb. Er gehört unter die Spliten oder feinen Arbeiten. Die am häufigsten vorkommenden sind die runden oder ovalen. 8. Boxbeutel. So nennt man die mit Weiden beflochtenen Branntweingläser und Flaschen. Welcher Ausdruck wohl daher kommen mag, weil man diese Flaschen sonst mit starkem Boxleder bezog. Es werden dazu Schienen in Anwendung gebracht. Die so beflochtenen Flaschen erhalten dadurch viele Dauer und Zerbrechen nicht leicht, wenn man solche fallen lässt. 9. Bouteillenkorb, siehe Flaschenkorb. 10. Brotkorb, siehe Backkorb. 11. Brotkorb, ein länglich viereckiger Korb von ungeschälten Weiden, auf ganz ordinäre Art geflochten. Er ist 4 Fuß lang, 3 Fuß breit und 2,5 Fuß tief. Die Seitenwände steigen senkrecht in die Höhe. Die Anlage muss auf einem großen Bodenbrette gemacht werden. Die Soldaten holen darin für die Kasernen das Brot aus dem Backhause und setzen denselben auf eine Trage. Man macht diese Körbe auch mit Tragstangen, wodurch zwar die Trage entbehrlich wird, aber sie haben so keine lange Dauer. 12. Brechkorb, siehe Obstkorb. 13. Butterwanne, Butterkorb. Ein meistens 6 Zoll hoher Korb in ovaler Form und von geschälten Weiden. Die Anlage dazu wird wie zu runden Tischkörben gemacht. Der Rumpf ist oben abwärts geneigt und der Zuschlag wird bogenförmig oder gezogen gearbeitet. Sie werden mit und ohne Fuß gemacht und haben, wie die Tischkörbe, 2 Bügel, die aber nicht besonders angesetzt, sondern aus den Seitenstacken gewunden werden, die zu dem Behufe eine größere Länge haben müssen als die übrigen. 14. Zitronenkorb. Ein Korb beinahe in der Gestalt des vorigen, gewöhnlich aber vierkantig und ohne Henkel, statt deren ein Tragband daran befestigt ist. Die hintere Seite, welche beim Tragen an den Leib zu ruhen kommt, wird noch einmal so hoch geflochten, als die vordere und die Seitenwände laufen daher schräg zu. 15. Konfektkorb. Ein zierlich geflochtenes Körbchen, das unter die Splitenarbeiten gehört. Sie werden mit bunt gebeizten Schienen geflochten oder gefiezt, in runder, ovaler oder eckiger Gestalt gemacht und übersteigen selten die Höhe von 3 oder 4 Zoll. Man trifft lackierte, vergoldete und bronzierte an. Sie dienen dazu, um in denselben Konfekt oder Früchte auf die Tafel zu bringen. 16. Eierkorb. Eine Art Handkorb, dessen Rumpf einige Zoll vom oberen Rande entfernt, einwärts gebogen ist. Sie werden ganz ordinär, aber doch von geschälten Weiden gearbeitet. 17. Fischklause, Fischkorb. Dieser Korb wird wie ein runder Handkorb angelegt, aber er erfordert längere Stacken. Wenn der Rumpf zur Hälfte geflochten ist, wobei man die Stacken auswärts gebogen hat, werden die Stacken wieder einwärts gebogen, so dass er eine eirunde Gestalt erhält. Die obere Öffnung oder der Hals hat nur 4 bis 5 Zoll Durchmesser, zu welchem ein Deckel gemacht wird, den man gedrängt hineindrückt. Er wird aus ungeschälten Weiden gearbeitet und er dient beim Fischfange, die gefangenen Fische hier reinzutun und solche im Wasser aufzubewahren, damit sie nicht absterben. 18. Fischreuse. Deren gibt es verschiedene Arten und sie werden von Weiden gemacht, die man nicht sehr dicht zusammenflicht, damit das Wasser ohne Widerstand durchgeht. Die Weiden müssen aber dem ungeachtet so eng zusammengeflochten werden, dass kein Fisch durchkommen kann. Die Fischreusen bekommen verschiedene Gestalten, haben aber beinahe alle eine oder mehrere Einkehlen, die den Fischen zwar den Eingang, aber nicht den Ausgang verstatten. Diese Einkehlen werden von Rohr oder sehr feinen und elastischen Weiden gemacht, die nicht sehr ästig und daher biegsam genug sind, dass sie den Eingang der Fische in die Reuse nicht hindern, da sie, sobald der Fisch hineingekommen ist, wegen ihrer Elastizität zusammengehen und die Enden der dünnen Ruten am Eingange spitzig geschnitten sind, so kann der Fisch da, wo er hineingekommen ist, nicht wieder herauskommen. Da die Reusen nicht biegsam sind, wie die Netze, so muss eine Öffnung daran gemacht werden, damit man die Fische herausnehmen könne. Dieses geschieht zuweilen an dem Eingange gegenüber befindlichen Ende und zuweilen in der Mitte. Diese Öffnungen werden wieder mit einer geflochtenen Klappe versehen, die mit einem Pflocke zugemacht wird. Diejenigen Reusen, welche man sich in Flüssen bedient, heißen Fachreusen, und die, welche man in Seen, Teichen usw. so braucht, führen den Namen Senkreusen. Die meisten Fischreusen haben eine platte, ovale Gestalt, wie die Abbildungen Figur 23 und 24 zeigen. Zum Aalfang auf dem Meere braucht man Reusen, welche nur aus einem Korbe, der wenigstens 2 Fuß hoch ist, bestehen, Figur 24, und beinahe wie ein Salatkorb aussieht, nur dass er dichtere Stacken hat. An der Mündung haben die Körbe 1 Fuß im Durchmesser und werden nach dem Boden zu immer enger, so dass ihr unterer Durchmesser nur 8 bis 9 Zoll beträgt. Beinahe ähnlich, aber etwas kleinere Körbe werden in den Flüssen gebraucht, Krebse zu fangen. Man verfertigt auch Reusen in Gestalt eines Fasses, wie Figur 25 und 26 zeigen. Auch machen die Korbmacher in wasserreichen Gegenden Satzflechten, die auf die nämliche Art gemacht werden, wie die Wagenflechten, und ihre Länge richtet sich nach der Breite der Flüsse, in welchen sie gesetzt werden sollen. 19. Flaschenkorb. Eine Art Handkorb, der mit 6 oder 8 Abteilungen oder Fächern versehen ist, um Flaschen darin zu tragen. Er ist vierkantig und die Seitenwände steigen 7 bis 8 Zoll senkrecht in die Höhe. Es ist geschlagene Arbeit von geschälten Weiden. Der Boden muss an dem Rumpfe besonders gut befestigt werden. Die Abbildung eines Flaschenkorbes, siehe Figur 27. 20. Fruchtkorb, siehe Konfektkorb. 21. Füllkorb, eine Art Wanne aus ungeschälten Weiden, die man auf den Eisenhämmern und Hohöfen braucht, um das Erz nach dem Ofen zu tragen. Sie haben eine eirunde Gestalt und sind tiefer als eine gewöhnliche Wanne, aber ebenso angelegt. 22. Fußtritt, eine Arbeit des Korbmachers, die aus geschälten und ungeschälten Weiden macht. Sie sind 16 bis 18 Zoll breit und 3 bis 4 Fuß lang, je nachdem die Treppe breit ist, an welcher der Fußtritt gelegen werden soll, um den Schmutz erst abzutreten, ehe man die Treppe besteigt. 23. Futterkorb, ein runder, 2 Fuß hoher Korb, dessen Boden 18 Zoll Durchmesser hat. Die obere Öffnung ist jedoch weiter und mit 2 Bügeln, wie der Tragkorb, versehen. Er wird am meisten in der Landwirtschaft gebraucht, um das Viehfutter darin vom Futterboden zu holen. Es ist geschlagene Arbeit, die aus rohen Weiden ganz ordinär geflochten wird. 24. Gartenkorb. Ein kleiner runder Korb in Gestalt eines Blumentopfes, der im Frühjahre mit den Gewächsen in die Erde gesetzt und im Herbste wieder herausgenommen wird, um das Gewächs im Zimmer überwintern zu lassen. Sie werden von ungeschälten Weiden geflochten und gehören unter die geschlagene Arbeit. 25. Glaskorb. Ein Korb, in welchem das Fensterglas eingepackt und transportiert wird. Es hat die Form eines Kobers, ist aber wenigstens 2 Fuß breit und ebenso tief. Man versieht diesen Korb auch mit Tragbändern. Es ist geschlagene Arbeit aus rohen Weiden. 25. Handkorb. Dessen gänzliche Verfertigung ist bereits oben unter Unterabteilung C deutlich beschrieben. Es gibt deren verschiedene Arten, runde, ovale und eckige, die teils unter die geschlagenen, teils unter die Schienen- und Splittenarbeiten gehören und daher ordinär und fein gearbeitet sind. Es ist dieser Korb eine Arbeit, die am häufigsten bei dem Korbmacher vorkommt, Figur 18. 27. Haarschlage. Ein runder, großer Korb mit 2 Bügeln, der aus ungeschälten Weiden ganz ordinär geflochten ist. Er dient dem Sattler und Polsterer, die Kälberhaare darin aufzulockern. Auch brauchen die Weißgerber einen solchen Korb, der etwas weitläufig geflochten ist, aber einen besonderen Fuß hat, worin die Schurwolle von den Schaffellen gewaschen wird. 28. Hebekorb, siehe Handkorb. 29. Hemdkorb, siehe Wärmekorb. 30. Holzkorb, ein vierkantiger, 2,5 Fuß langer, 18 Zoll breiter und tiefer Korb von ungeschälten Weiden, an dessen schmalen Seiten sich Handhaben, Bügeln befinden, dessen Gebrauch der Name angibt. Die Seitenwände stehen perpendikulär. 31. Hopfenkorb, Hopfenseihe. Ein am Boden muldenförmig gearbeiteter Korb, durch welchen das mit dem Hopfen gekochte Bier geseiht wird, damit der Hopfen zurückbleibe. Es ist geschlagene Arbeit von unbestimmter Größe. 32. Horden. Ein ganz ordinäres Geflecht des Korbmachers, zu bekannt, als dass eine weitere Beschreibung nötig wäre. Sie werden benutzt, um Obst darauf entweder an der Sonne oder im Backofen zu trocknen, sind von unbestimmter Größe und länglicher Form und haben einen 1,5 Zoll hohen Rand. 33. Hühnerkorb. Ein sehr splendid geflochtener runder Korb, dessen Stacken teilweise gar nicht, wie beim Salatkorbe, beflochten werden. Er dient, indem man denselben in verkehrter Lage aufstellt, um die jungen Hühner darunter zu füttern und zu erziehen. 34. Hundekorb. Ein gewöhnlich 6 Zoll hoher und runder Korb von geschälten und ungeschälten Weiden, der mit dem Kreuzboden angelegt wird. Seine Größe richtet sich nach der Hunderasse der Hündin, welche darin ihre Jungen setzen und abwarten soll. 35. Hüte. Auch diese sind eine Arbeit des geschickten Korbmachers und gehören unter die Splitenarbeit. In dieser Arbeit kann der Korbmacher seine Kunst im Modellieren sowohl als in einer geschmackvollen Form, welche die Mode gerade vorschreibt, beweisen. Die dazu verwendeten Spliten und feinen Schienen werden größtenteils braun oder schwarz gebeizt, denen man noch durch Reiben zwischen wollenen Tüchern eine Art Politur beibringt. Manche Hüte werden auch wohl erst dann gebeizt, wenn sie geflochten sind, sie werden aber nicht so schön und haben ein raues Ansehen. Man trägt sie auch weiß, wo sie dann geschwefelt werden. Im südlichen Deutschland legt man die Weidenzweige, gleich nachdem sie geschnitten worden, schichtweise in die Erde und lässt sie mehrere Monate in derselben, bis sie in voller Vegetation begriffen sind. Dann erst sollen sie zur Verarbeitung für Hüte besonders geschickt sein. Wir haben den Versuch damit noch nicht angestellt, glauben aber nicht, dass das Weidenholz dadurch zäher, noch weniger weißer werde. Das Holz der weißen Weide, Salix alba, ist übrigens am besten zu den Holzhüten. 36. Kehrichtkorb. Eine länglich viereckige Flechtung mit drei festen Seitenwänden. Die vierte breite Flechtung kann abgeklappt werden, um den Kehricht mit dem Besen zugleich darauf bringen zu können. Es ist eine ganz ordinäre Arbeit aus ungeschälten, aber dicht zusammengeschlagenen Weiden. 37. Kinderklappern. Eine Nebenarbeit des Korbmachers. Es bestehen solche aus einer faustgroßen runden Kugel oder einem eckig zugeflochtenen Behälter, in welches einige kleine Steine und Stückchen Blech getan werden. Diese Klappern sind an einem 6 Zoll langen Stiele befindlich, der zugleich die Grundlage oder den Anfang der Flechtung ausmacht. 38. Kinderwagenkörbe, siehe Wagenkorb. 39. Knaulkorb. Zwei halbrunde geflochtene Teile, die, mit Schnüren verbunden, eine Kugel bilden. Sie haben 3-4 Zoll Durchmesser und dienen, das Garnknaul zum Strickzeug hineinzulegen, weshalb auch in der oberen Halbkugel, welche den Deckel formiert, eine kleine Öffnung angebracht ist, wodurch der Garnfaden geleitet wird. Es ist eine feine Splitenarbeit aus verschiedenfarbig gebeiztem Holze. 40. Kober. Ein oft sehr zierlich geflochtenes Körbchen in der Form eines Kobers, wie solche die Landleute männlichen Geschlechts an einem Riemen auf dem Rücken tragen, welche letzteren jedoch nicht vom Korbmacher gefertigt werden. Man macht ordinäre Korber aus schwachen Weiden und mit Schienen durchflochten, aber auch aus gebeizten Spliten und feinen Schienen mit allerlei Modellen und in verschiedener Größe. Sie werden häufig auch mit Deckeln versehen und haben zwei an den breiten Seiten angebrachte Bügel, um solche an den Arm zu hängen. Bei deren Fertigung bedient sich der Korbmacher eckiger und ovaler hölzerner Formen. Die feineren werden nicht mit dem Kreuze, sondern anstatt dessen mit Zollbreiten und 1/16 Zoll starken Schienen angelegt, zwischen welche man die Splitten legt und die starken Schienen mit schwachen umwindet. 41. Kohlenkorb. Es sind hohe runde Körbe aus ungeschälten Weiden, die mit Tragbändern versehen sind, um solche auf dem Rücken tragen zu können. Die Anlage des Bodens wird mit Kreuzhölzern vorgenommen. Die Flechtung ist teils ordinär, teils mit Kimmweiden. Sie werden mit starken Weiden aufgestackt. Man bezeichnet jedoch auch mit dem Ausdrucke Kohlenkorb ein Kohlenmaß, wo es so viel heißt als einen Korb Kohlen. 42. Kutschenkorb. Deren gibt es verschiedene Arten, wovon jedoch keine eigentliche Größe angegeben werden kann, weil sie sich stets nach dem Raume und der Breite der Kutsche richten müssen, für welche sie bestimmt sind. 43. Laternenkorb. Ein rundes Flechtwerk mit Boden, an welchem jedoch ein Drittteil der Rundung offen bleibt, an welchem sich ein Henkel, wie bei den Handkörben, befindet, um die Laterne der Fuhrleute von oben hineinzuschieben, damit sie dem Zerbrechen bei einer stoßenden Wagenbewegung nicht so leicht unterworfen sind. Sie werden von rohen und auch von geschälten Weiden gemacht und gehören unter die geschlagene Arbeit. Man macht sie auch ohne die vordere Öffnung, so dass sie bloß ein Laternenfutteral bilden. 44. Laufkorb, in welchem den Kindern das Laufen gelernt wird. Sie haben die Gestalt eines umgestürzten Tragkorbs, aber viel weiter, dessen Boden eine runde Öffnung hat. Am Fuße sind sie mit 4 kleinen Rädern versehen, damit sie bei der geringsten fortschreitenden Bewegung des Kindes rollen können. Es müssen daher am Fuße starke Holzleisten angebracht werden, an welchen man die Räder so befestigt, dass sie sich nach allen Seiten hindrehen können, wozu sich diejenigen metallenen Räderchen, wie man sie öfters an Tischen anwendet, am besten eignen. Die obere Öffnung des Laufstuhls muss mit Leder besetzt und ausgepolstert werden. Es gehört diese Arbeit unter die geschlagene. Man verfertigt jedoch auch dergleichen Laufkörbe mit gebeizten Schienen und bringt allerlei Verzierungen an denselben an. Wenn man diesen Laufkörben eine runde Form geben würde, wie man jetzt auch anfängt, anstatt der zeitherigen viereckigen, so müssten sich solche weit besser ausnehmen und bei den achtbarsten Familien in Aufnahme kommen, denen immer nur die eckige Form zuwider ist. Es lässt sich auch sehr leicht bewerkstelligen, denn es kommt ja nicht darauf an, ob die unteren Fußleisten, um welche die Räder befestigt sind, hervorragen oder nicht. 45. Laugenkorb, Laugensessel. Ein vierkantiger Korb mit 2 Tragstangen aus ungeschälten Weiden. Die Anlage wird auf dem Bodenbrette vorgenommen, in welches man die 2 Tragstangen, wie bei der Anlage von Tragkörben, in gehöriger Entfernung voneinander, je nachdem der Laugensessel groß werden soll, steckt. Ebenso müssen die Stacken die gehörige Länge haben, damit sie zur Höhe auf beiden Seiten ausreichen, eine der ordinärsten Arbeiten des Korbmachers. 46. Leichenkorb. Eine nach Art der Tischkörbe in größter Mannslänge geflochtener vierkantiger Korb von geschälten Weiden, an dessen Zuschlag sich auf jeder langen Seite 3 Bügel befinden, um Tragstangen einzuschieben, nämlich ein Bügel an jedem Ende und einer in der Mitte der langen Seitenwände. Man macht sie zwar auch nur mit 2 Bügeln, wodurch aber die Dauer der Körbe verkürzt wird. Sie müssen fest gearbeitet werden und vorzüglich der Boden eine gute Verbindung mit den Seitenwänden erhalten. Ende von Sektion 11. Sektion 12 aus Der Korbmacher von Karl Schmied. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Kapitel 3. Alphabetisches Verzeichnis aller Arbeiten des Korbmachers. M bis R. 47. Malzkorb. Ein großer viereckiger, auch mitunter runder Korb mit Tragbändern aus ungeschälten Weiden, worin man das gedörrte Malz von der Darre auf den Malzboden schafft. Sie unterscheiden sich von den Spreukörben durch eine dichtere Flechtung und dadurch, dass nur am hinteren Teil ein Bügel angebracht ist. Auch sind sie, wenn sie vierkantig gemacht werden, ganz viereckig, während der Spreukorb 2 schmälere Seiten hat, woraus man ersieht, dass die Anlage zu diesem Korbe sich mit dem Trag- und Spreukorbe gleich bleibt. 48. Marktkorb, siehe Handkorb. 49. Mastkorb. Diese Gattung wird nur von den Korbmachern in Seestädten gefertigt und besteht aus starken und groben Geflechten, die an dem höchsten Teile des Schiffmastbaums befestigt werden. Sie sind mit 5 bis 6 Fuß hohen, festgeflochtenen Wänden umgeben, die mit mehreren 6 Zoll großen Öffnungen versehen sind. Doch sind nicht alle Schiffe mit dergleichen geflochtenen Mastkörben versehen, obgleich die Benennung Mastkorb bleibt, das Material desselben mag bestehen, aus was es immer will. 50. Menagenkorb, siehe Speisekorb. 51. Metzgerhandkorb. Die größte Handkorbsgattung in ovaler Form. Dieser Korb wird zwar ebenso wie der gewöhnliche Handkorb hinsichtlich des Bodens angelegt, auch der Rumpf aufgestackt, aber bedeutend mehr ausgeschweift. Der Zuschlag ist mit dem Handkorb überein, der Henkel aber stärker und gut befestigt. 52. Metzgertragkorb. Deren Form weicht von den gewöhnlichen Tragkörben gar sehr ab, indem sie nach oben zu weit mehr ausgeschweift sind, wodurch die obere Mündung viel größer wird. Starke geschälte Weiden und ein dichtes Flechtwerk ist ein Haupterfordernis dieser Körbe, die oft mit großen Fleischlasten beschwert werden. Obgleich sie aus starken Weiden geflochten werden, so müssen sie dennoch reinlich und glatt gearbeitet sein. Die Bügel zu diesem Korbe stehen mit den Eckstäben in Verbindung oder bilden vielmehr mit den Eckstäben ein Stück. Ein Metzgertragkorb gehört sonst zu dem Meisterstück eines Korbmachers. 53. Nähkorb. Ein solcher ist schon vorne unter Unterabteilung G beschrieben worden. Es gibt deren jedoch gar viele Gattungen, die sämtlich unter die Schienen- und Splitenarbeiten gehören. Auch werden hierzu gebeizte und polierte Schienen und Spliten angewendet, die fertigen Körbchen lackiert und mit zierlich geflochtenen Ketten verziert. 54. Obstkorb. Eine Handkorbsgattung mit langem Henkel und nicht sehr großem Rumpfe. Er wird beim Abnehmen des Obstes an die Baumzweige gehängt, um das Obst hineinzutun. 55. Packkorb. Sie haben eine viereckig lange Gestalt, sind von verschiedener Länge und Breite, größtenteils aber 12 bis 18 Zoll tief, von ungeschädelten Weiden oder von gespaltenem, jungem und zähem Holze, besonders von Kastanien gemacht, und werden, weil sie leichter und wohlfeiler als die Kisten sind, zum Einpacken verschiedener Waren von den Kaufleuten gebraucht. Vorzüglich kommen die holländischen langen Pfeifen in dergleichen Körben, worin man sie weit und breit versendet. 56. Palanderkorb. Er hat die Gestalt eines Handkorbs ohne Henkel, wird an den Meeresküsten der Provence von den Korbmachern aus Spartogras, Stipa tenacissima, geflochten, an 3 Leinen wie eine Waagschale befestigt, der Rand rundherum mit Angelschnüren versehen und mit Steinen beschwert, zum Fischfang ins Meer hinabgelassen. 57. Papierkorb. Man hat grobe und feine Papierkörbe von allerlei Formen. Die gewöhnlichen Schreibzimmern, Kanzleien usw. so weiter, dazu dienen die Papierschnitzel und unbrauchbaren, verdorbenen Papiere aufzunehmen, damit solche nicht auf dem Fußboden des Zimmers umherliegen. Den feinen gibt man gewöhnlich die Gestalt einer Urne. Zu der Anlage der letzteren Art nimmt man 5 Hölzer, zwischen welche 5 andere von gleicher Stärke gesteckt werden, wenn man gewöhnlich zu einem anderen runden Korbe das Bodenkreuz zu machen pflegt, und plattet diesen Boden so mit Schienen aus, dass er die Größe von ungefähr 8 Zoll im Durchmesser erhält. 3 Fuß lange Spliten werden nun mittels feiner Leisten an den Boden so geschlagen, dass etwa 6 Zoll zum Fuß, die übrige Höhe aber zum Rumpf gerechnet wird. Die oben herausstehenden Spliten werden einstweilen an der Spitze zusammengebunden und der Fuß auf folgende Weise angefangen. Man nimmt ganz feine Gitterschienen und umgittert die übers Kreuz gelegten Spliten von der rechten zur linken Hand so, dass man ungefähr 6-mal um den Umfang herum muss, um die Höhe des Fußes zu formieren, wobei die Spliten stets nach außen so abgehalten werden müssen, damit der Fuß unten einen größeren Durchmesser erhalte. Man setzt hierauf einen Bügel von gehöriger Größe an die innere Seite, die man mit einer anzubringenden Leiste, welche gerade über den Bügel passen muss, einnäht, zwischen welcher Leiste und Bügel die Spliten zu stehen kommen, die durch eine Schiene angenäht werden. Von 3 zu 3 Zoll werden die Fußspliten abgeschnitten und jedes Mal in der gedachten Entfernung eine stehen gelassen, die mit einer Schiene besonders umgekippt wird. Hierauf befestigt man den Boden mit einer Pfrieme auf dem Werkbrette, knüpft die zusammengebundenen Spliten auf, knickt sie unten ab, erweitert sie nach oben zu immer mehr durch Gittern, bis die gehörige Weite nach Art der Urne entstanden ist. Alsdann setzt man an der inneren Seite einen runden Bügel verloren an, der nach der Fertigung des Korbes wieder herausgenommen wird. Man biegt nun die Spliten nach innen zu und gittert wieder so lange unter beständigem Zurunden fort, bis die Öffnung des Korbes nur noch einen Durchmesser von 8 Zollen hat, worauf eine 1/6 Zoll breite Leiste umgenäht wird, mit einer Schiene. Jetzt fängt man den Hals des Korbes, welcher perpendikulär in die Höhe steigt, zu rumpfen an und rumpft ihn 6 Zoll hoch, wobei man nach Belieben modellieren kann, und näht dann wieder eine Leiste wie die vorherige an. Nun biegt man die Spliten wieder auswärts und gittert etwa 4 Zoll hoch, schräg ab, bringt 2 Leisten an, zwischen welchen man die Spliten bringt, biegt die letzteren noch mehr auswärts als vorher und gittert 4-mal herum, wonach man den Rand macht, was durch einen Bügel und eine Leiste bewerkstelligt wird. Man umnäht den Rand so, wie es beim Fuße schon beschrieben wurde. Zuletzt werden an den oberen Rand ein paar Ringe einander gegenüber angemacht, die man aus einer Feinleiste dreht und mit einer Schiene umwindet. 58. Quarkorb. Ein viereckig geflochtener Korb aus geschälten Weiden, dessen Seitenwände auswärts stehen. Er wird über das Molkfass gesetzt, hierauf das Tuch mit der Sauermilch eingelegt, damit die Molke ablaufe und die dicke, geronnene Milch zurückbleibe, die man zum Käse verwendet. 59. Rankengestelle. Eine Erfindung der neuesten Zeit, durch deren Verfertigung der geschickte Korbmacher ansehnlichen Gewinn ziehen kann, da diese Rankengestelle unter die Luxusartikel gehören. Sie werden auf vielerlei Art, meistens aber im gotischen Stile gemacht und dienen, um an demselben Efeu, Immergrün und anderen Rankengewächsen in den Fenstern oder in Zimmern auf Tischen, Kommoden und so weiter zu ziehen. Als Figur Groß A ist ein dergleichen Gestell abgebildet, woraus der Mann vom Fach die Zusammensetzung sowohl als die Verbindung durch Schienen ersehen wird. Nicht allein die Form, sondern auch das Gitterwerk kann der Korbmacher nach eigener Fantasie bilden und auf solche Art gar verschiedene Muster hervorbringen. Auch die Breite und Höhe richtet sich nach der Bestellung. Man kann sie so hoch machen, dass sie die ganze Höhe des Fensters, in welches sie gesetzt werden sollen, einnehmen. Ebenso verhält es sich mit der Breite derselben. Die dazu anwendbaren Weiden müssen möglichst knotenfrei und gerade sein. Sie werden vor der Zusammensetzung entweder gebeizt, wozu sich grün oder braun am besten eignet, oder erst nach der Fertigung des Gestelles grün oder braun lackiert. Wir ziehen indes das vorherige Beizen der Weiden vor und überziehen das fertige Gestell sodann mit einem hellen Firnis oder Lack. Die Grundlage dieser Gestelle besteht aus einem Brett, was sich der Korbmacher vom Tischler machen lassen muss, wenn er nicht selbst mit einer Hobelbank versehen ist und die nötige Fertigkeit, den Hobel zu führen, besitzt. Das gut und glatt abgestoßene Brett, Figur Groß B, welches wenigstens 8 Zoll Breite haben muss, erhält dieselbe Farbe wie das darauf zu bringende Gestell und wird ebenfalls lackiert. Doch kann das Lackieren erst dann besorgt werden, wenn das Gestell ganz fertig ist, damit die Lackierung während der Arbeit nicht wieder verdorben werde. Die Löcher A werden so breit gemacht, dass 3 Weiden nebeneinander gedrängt hineingehen. In die Löcher B kommen nur, wie die Figur A zeigt, 2 Weiden von gleicher Stärke, daher sie auch nicht so breit wie A sein dürfen. Die Löcher C sind zu den Eckstäben des Geländers bestimmt, welches die hineinzusetzenden Blumenesche umschließt, und müssen also rund gebohrt werden. Die übrigen Löcher ohne Bezeichnung sollen das Gitterwerk D, Figur A, aufnehmen, welches aus zarten Weiden gemacht wird und müssen also auch mit einem feinen Hohlbohrer gebohrt werden. Man setzt nun zuerst zwei gleich starke lange Weiden an ihrem dicken Ende in B ein, wobei man zur besseren Befestigung etwas starken Leim angeben kann, umwindet diese Weiden dicht am Fußbrett mit egal geschmälten Schienen von gleicher Farbe wie die Weiden und schlingt diese Schienen, indem man sie untereinander zieht, fest. Dann setzt man in die breiteren Löcher A in jedes drei Weiden von gleicher Stärke nebeneinander wie die in B gesetzten und von derselben Länge, umwindet sie wie die vorigen mit gebeizten Schienen, worauf man die zwei letzten Weiden wieder wie die ersten in B steckt. Die Hauptsache bei dem Einstecken dieser Grundweiden, die perpendikulär stehen müssen, besteht darin, dass sie sich nicht leicht wieder herausziehen lassen dürfen, daher man sie entweder einleimen oder an einem unteren Bodenteile noch keilförmige Pflöckchen eintreiben muss, weshalb es auch gut ist, wenn die Löcher im Fußbrette eher ein wenig zu klein als zu groß gemacht sind, weil man im ersten Fall leichter etwas von den Weiden abnehmen kann. Nun nimmt man eine möglichst gleich starke Weide, gibt ihr genau die Breite von B zu B, spitzt sie an beiden Enden zu und flacht sie auch an denjenigen Stellen, wo sie zwischen die drei Weiden zu liegen kommen, etwas aus, damit sie dieselben nicht zu weit auseinandertreiben, was man am leichtesten und sichersten dadurch bezweckt, wenn man sie auf das Fußbrett legt und sogleich die Verflachung bei A vornimmt, was auf beiden Seiten der Weide geschehen muss. Zwischen die drei mittleren Weiden sowohl als zwischen die Doppelweiden B wird nun mit der Pfrieme ein Loch gestochen, um die zugespitzte Querweide durchstechen zu können. Dass diese Löcher genau in gleicher Höhe vom Fußbrette aus eingestochen werden müssen, versteht sich von selbst, denn sonst würde der Querstab keine waagerechte Richtung erhalten. Man tut daher am besten, sich ein Stäbchen zu schneiden, welches man auf das Fußbrette setzt und dicht über dessen oberen Ende die Löcher einsticht. Auch müssen die Löcher, welche in die zwei äußeren Weiden kommen, von innen nach außen zugestochen werden. Nachdem man nun den zugespitzten und in der Mitte doppelt ausgeflechten Weidenstab E durchsteckt hat, verbindet man denselben gut mit Schienen, wobei man darauf sehen muss, dass diese Verbindung möglichst gleichförmig an allen vier Stellen ausfalle und eine Art von Knauf bilde. In gleicher Entfernung von diesem eingebundenen Querstab aufwärts wie unterwärts wird nun ein zweiter Querstab F zugespitzt und ausgestechelt, zwischen die Weiden ganz auf dieselbe Weise geschoben wie der erste E und wieder ebenso mit Schienen umwunden. Hierauf werden die senkrecht stehenden sechs Weiden X so auseinandergebogen, wie die Abbildung Figur A deutlich angibt. Der dritte Querstab G aber wird nicht durch die Weiden gesteckt, sondern bloß auf einer Seite, gleich viel, ob auf der vorderen oder hinteren, angelegt und mit Schienen gut verbunden, wobei man so verfahren kann, dass die umgelegten Schienen Rosetten bilden. Sind alle sechs zu biegenden Weiden symmetrisch an den dritten Stab G befestigt worden, so erhalten auch die zwei äußersten Weiden eine Biegung nach innen zu. Man legt einen vierten Querstab B, der nun etwas kürzer sein muss, auf die schon bekannte Art an und biegt dieselben Weiden, welche schon zum vorigen Stabe gebogen wurden, wieder so, wie die Abbildung vorschreibt. Nach gehöriger Umwindung sämtlicher Weiden mit Schienen schneidet man die zwei mittelsten dicht an ihrer Umwicklung sauber ab. So wird nun auch noch der kürzere Querstab I angelegt und verbunden, wobei man die zwei äußeren Weiden immer mehr nach innen zubiegt. Zuletzt werden die noch übrigen vier Weiden in einer Spitze zusammengebogen, sämtliche Weiden gleich lang geschnitten und zugespitzt, die vier Spitzen aber entweder in eine metallene Hohlkugel oder in eine bronzierte hölzerne Kugel oder Eichel, die etwas ausgedreht sein muss, gesteckt und eingeleimt. Man kann auch, anstatt einer solchen Kugel, eine Kuppel von Schienen formieren und darüber ein Kreuz anbringen, was dem geschickten Korbmacher nicht schwer fallen wird. Auf diese Art lassen sich unzählige Formen und Gestalten solcher Rankengestelle hervorbringen, wobei es immer nur auf eine geschmackvolle Zusammensetzung, Biegung und Verbindung der Weiden ankommt. Das Geländer, zwischen welches die Blumenesche mit den Rankengewächsen gestellt werden, braucht nicht höher als 4 Zoll zu sein und kann entweder aus zarten Weiden oder Bieselreis gegittert werden. Man kann jedoch auch Spliten aufstacken und dieselben mit feinen Schienen fietzen, oder ein feines Schienengeflechtswerk machen, in welchen Fällen die Löcher auf den Fußbrette dicht aneinander gebohrt werden müssen, um mehrere Stacken oder Splitten anbringen zu können. Die Eckstäbe dieses Geländers sowohl als die oberen Leisten müssen aus stärkeren Weiden gemacht werden, damit die Splitten oder zarten Weiden daran wohl befestigt werden können. Zum Überfluss und zur Eleganz bringt man noch unter dem Gestell Füße an, deren jedoch 6 sein müssen, weil außerdem das Fußbrett von der Last der Blumentöpfe sich krumm ziehen könnte. Ist nun ein solches Rankengestell nach gänzlicher Fertigung noch mit einem feinen Lacke auf beiden Seiten überzogen worden, wozu man einen weichen Borstenpinsel anwendet, so hat es ein äußerst elegantes Ansehen und dient jedem Zimmer zur Zierde. Man wendet dieses Flechtwerk nicht allein dazu an, um Rankengewächse an demselben zu ziehen, sondern benutzt sie auch zur Einhängung der Lithophanien, zu welchem Zwecke man sie aber mitten auf dem Fußbrett anbringt. Auch fällt natürlich das Geländer weg, wenn keine Blumentöpfe darauf gesetzt werden. Soll aber vielleicht nur eine einzige Lithophanie in der Mitte angebracht und auf beiden Seiten noch ein paar Rankengewächse geschlungen werden, so darf freilich auch das Geländer nicht fehlen. Sie werden dann Lithophanienhalter genannt und die Felder, in welchen Lithophanien gehängt werden sollen, müssen danach besonders eingerichtet sein. Figur C ist zu 2-eckigen und 2 runden oder ovalen Lithophanien bestimmt und der Korbmacher wird aus der Abbildung leicht ersehen, wie dieses Gestell zusammengesetzt ist, weshalb wir uns einer weiteren Beschreibung enthalten und dafür lieber noch 2 Abbildungen von der gleichen Gestellen Figur D und Figur E hinzufügen, damit der Korbmacher auf mehrere Ideen zu solchen Gestellen geleitet werde. Gut macht es sich übrigens, wenn die zum Binden bestimmten Schienen eine andere Farbe haben, wie die Weiden, aus welchen das Gestell zusammengesetzt ist. Zum Beispiel das letztere braun, so nehme man grün gebeizte Schienen und ist das Gestell aus grün gebeizten Weiden, so wähle man zum Binden rot gebeizte Schienen und so weiter. 60. Raubvögelkorb. Es sind große runde Körbe, deren Boden zwar wie ein gewöhnlicher runder Boden geflochten wird, die Seitenstacken aber bleiben größtenteils unbeflochten, nur der untere Teil unmittelbar am Boden und der obere Rand wird mit Kimmweiden geflochten. Der Deckel besteht ebenfalls aus bloßem Gitterwerk und muss wie eine Klappe mit Überschlag auf den Korb passen. Sie werden aus rohen Weiden gemacht und dienen einem Raubvogel, zum Beispiel einen Schuhu, in denselben zu sperren, damit er Raben, Dohlen, Elstern und dergleichen in seine Nähe locke, welche dann leicht geschossen werden können. 61. Reisekorb. Behältnisse in Gestalt eines Reisekoffers aus rohen Weiden, sehr fest gearbeitet, dessen Deckel mit mehreren Anhängen wie mit einem Scharnier befestigt ist. Am vorderen Teile wird er beschlagen und zum Verschluss mit einem Vorlegeschloss eingerichtet. Man füttert sie auf der inneren Seite oft mit Wachsleinwand aus, damit die hineinzupackenden Kleidungsstücke der Feuchtigkeit nicht ausgesetzt werden. 62. Rohrgeflechte. Sie werden nur bei Stühlen in Anwendung gebracht. Der Tischler überliefert dem Korbmacher die Stuhlblätter schon gebohrt, so dass der Letztere weiter nichts damit zu tun hat, als sie mit Rohr zu beflechten. Die Stuhlblätter werden zuerst von hinten nach vorne mit Rohrschienen doppelt übereinander bezogen, dann übers Kreuz gegittert, wodurch ein weitläufiges Gewebe entsteht. Hierauf flicht man sie nochmals in Diagonallinie, welches die Flechtung beendigt. 63. Rollwagenkorb. Man gibt ihnen die Gestalt, welche der Rollwagen erfordert, nach dessen Breite und Länge man sich überhaupt richten muss. Das Hinterteil eines Rollwagenkorbs ist gewöhnlich ein Fuß höher als das Vorderteil. Die Anlage wird auf dem Flechtenbrette vorgenommen, jede Seitenwand besonders geflochten und zuletzt miteinander verbunden, worauf der Boden eingesetzt und an die Wände gut befestigt wird. Nach der Fertigung des Rollwagenkorbs wird er mit irgendeiner Firnisfarbe angestrichen oder lackiert. Ende von Sektion 12. Sektion 13 aus Der Korbmacher von Karl Schmied. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. 3. Kapitel Alphabetisches Verzeichnis aller Arbeiten des Korbmachers S bis Z. 64. Salzkorb. In den Salzkotten werden deren viele gebraucht. Es sind große, runde, oben zugespitzte Körbe, in welche das gekörnte Salz geschlagen wird, damit das übrige Wasser davon ablaufen könne. Sie werden aus ungeschälten Weiden geflochten und gehören unter die geschlagene Arbeit. 56. Salatkorb. Die Anfertigung desselben ist bereits in Unterabteilung E ausführlich beschrieben worden. Siehe Figur 20. 66. Sandkorb. Ein runder, ordinär aus rohen Weiden geflochtener Korb von 12 bis 15 Zoll Durchmesser und 6 Zoll Höhe, dessen sich das weibliche Dienstpersonal beim Scheuern der Zimmer bedient, um den dazu nötigen Sand darin immer zur Seite zu haben. Der Rumpf ist senkrecht aufgestackt. 67. Satzflechten, siehe Fischreuse. 68. Schanzkorb. Ein grobes Geflecht aus rohen Weiden und anderem Reisig werden in der Kriegsbaukunst gebraucht und nur selten vom Korbmacher angefertigt, wenn er nicht in Kriegszeiten dazu besonders requiriert wird. Die Pioniere werden gewöhnlich mit der Flechtung der Schanzkörbe beauftragt, wozu sie vom Ingenieur die nötige Anleitung erhalten. 69. Schlittenkorb. Die Anlage dieser Flechtung kann, wie der Rollwagenkorb, auf dem Flechtbrette vorgenommen werden, wenn er zu einem Familienschlitten bestimmt ist, da er so ziemlich die Gestalt hat, wie der eben erwähnte. Soll er aber nur ein- oder zweisitzig werden, so muss zuerst der Boden gemacht werden, den man mit Stacken versieht und ihm die Gestalt gibt, die der Besteller wünscht. Das Vorderteil erhält meistenteils noch eine besondere Bedeckung und das einsitzige Hinterteil wird meistens rund geflochten. Man macht sie aus geschälten Weiden und gibt dem Korb nach der Fertigung einen farbigen Firnisüberzug. 70. Schlosskelle. Sie sind jetzt nur noch an Packwagen gebräuchlich, bestehen aus einem Boden, der entweder nur zwei Seitenwände hat oder auch mit einer Hinterwand versehen ist. Sie werden am Vorderteil des Packwagens befestigt und dienen teils zum Pferdefutter, teils allerlei Gerätschaften des Fuhrmanns aufzunehmen. Es ist geschlagene Arbeit aus rohen Weiden. 71. Speisekorb, Menagenkorb. Ein runder, gerade emporsteigender Korb mit einem Henkel, wie an den Handkörben, um darin aus den Gast- und Speisehäusern die Speisen in Privathäuser zu versenden. Sie haben in der Mitte einen 2 Zoll breiten Einschnitt, teils um die Teller und Suppenterrinen bequem herausnehmen zu können, teils um Raum für die Henkel der Terrinen zu haben. Bei der Anlage dieser Körbe werden die zur Grundlage dienenden Bodenhölzer auf die gewöhnliche Art wie bei dem Salatkorbe geflochten. Die Stacken stackt man so auf wie bei einem Handkorbe, aber perpendikulär, und an die Öffnung kommen 4 stärkere Stacken als die anderen. Dicht am Boden kimmt man erst 1 Zoll hoch, um eine bessere Verbindung hervorzubringen. Dann werden die 4 starken Hölzer in die Kimmweiden, und zwar an eine Stacke gesteckt, worauf man auf die gewöhnliche Weise mit kleinen Weiden fortpflicht, natürlicherweise bald von der rechten zur linken, bald umgekehrt, wobei man auch schon die Beistecher, wohin später die Henkel kommen sollen, mit einpflicht. Hat der Korb die richtige Höhe erreicht, so wird wieder mit Kimmweiden einige Male herumgekimmt, worauf der Zuschlag gemacht und der Henkel eingesteckt wird, den man, wie den Henkel eines Tragkorbes, mit Schienen umwindet. 72. Spreukorb. Er wird aus ungeschälten Weiden auf dem Bodenbrette angelegt, und zwar ganz so wie ein gewöhnlicher Tragkorb, nur in allen Verhältnissen größer, sowie denn auch stärkere Eck- oder Ortstäbe dazu verwendet werden. Er gehört unter die gröbsten Arbeiten des Korbmachers. 73. Strickkorb. Es gibt deren sehr verschiedenerlei Arten, und die Gestalt derselben wird größtenteils durch die Mode bestimmt. Man macht sie in runder, viereckiger, länglicher und sechseckiger Form und gibt denselben bald eine starke, bald eine geringe Schweifung nach oben. Oft werden sie uhrenförmig oder schiffartig gearbeitet. Immer aber ist es eine Splittenarbeit, die mit den feinsten Schienen geflochten wird. Auch nimmt man hierzu häufig gebeizte Schienen und Splitten. Ebenso verschieden werden auch die Henkel dieser Körbchen, die manchmal aus seidenen Bändern und Schnuren bestehen, gemacht und angebracht. Sie werden mitunter mit seidenen Stoffen gefüttert und die Deckel mit Stickereien versehen. Die Pariser Körbe dieser Gattung zeichneten sich sonst sehr aus, doch macht man sie jetzt in Deutschland ebenso schön. 74. Stromkorb. Eine Art Fischschleuse aus ungeschälten Weiden, ohne eigentliche Einkehle, welche vor den Strom eines Gerinnes oder in ein anderes fließendes Wasser gelegt werden, die mit dem Strome kommenden Fische darin zu fangen, die wegen der Schnelligkeit des Stromes nicht wieder herauskommen können. An ihrem spitz zulaufenden Ende haben sie eine Klappe zum Öffnen, woraus man die gefangenen Fische nimmt. Dieser Stromkorb ist aber den Müllern verboten und nur den Fisch- oder Wasserpächtern erlaubt. Eine Abbildung davon ist in Figur 29 gegeben. Beim Wasserbau sind Stromkörbe spitzig zulaufende Körbe, welche mit Dornen gefüllt und an den Ufern eines strömenden Wassers auf den Grund gelegt werden, um die Beschädigung des Ufers zu verhindern. 75. Tafelteller. Sie sind aus gebeizten Schienen gemacht und haben ein sehr feines Geflechte. Ihre Form ist teils rund, teils vier- und achteckig. Sie dienen den Speisetellern und Schüsseln als Unterlage, weshalb man sie auch oval arbeitet. 76. Tassenkorb. Runde Körbchen von verschiedener Größe, von ungefähr 4 Zoll Höhe. Am gewöhnlichsten hat der Boden eines solchen Korbes einen Fuß im Durchmesser und der Rumpf ist auswärts geschweift, der bogenförmig gezogen wird. Man macht sie sauber aus geschälten Weiden und sie dienen das Kaffeeservice nach gemachtem Gebrauche darin abzutragen. 77. Tischkorb. Ein solcher ist gleich zu Anfang dieses Kapitels so beschrieben worden, dass hier nichts zuzusetzen übrig bleibt. Figur 16. 78. Torfkorb. Ein aus ungeschälten Weiden geflochtener, länglich viereckiger Korb, dessen Seitenwände perpendikulär aufgerichtet sind. Er ist gewöhnlich 2 Fuß hoch, 2,5 Fuß lang und 1,5 Fuß breit. In Kasernen, Militärlazaretten, Arbeitshäusern usw. dient dieser Korb zugleich als Maß, wonach die Quantität Torf bestimmt wird, die jedes Zimmer täglich erhalten soll. Sie sind mit 2 Bügeln auf der schmalen Seite versehen, um sie von sich hin tragen zu können. 79. Tragkorb. Auch dieser ist schon ausführlich beschrieben worden und auch zu allgemein bekannt, weshalb nichts zuzufügen notwendig ist. Siehe Figur 19. 80. Wachskorb. Sie werden in Wachsbleichen gebraucht, aus geschälten Weiden, 3,5 Fuß lang, 18 Zoll breit und 1 Fuß tief gemacht und haben daher die Gestalt eines langen Vierecks. An jeder schmalen Seitenwand haben sie einen Bügel. Man belegt sie inwendig mit Leinwand. In diesen Körben bringt man das gebändete Wachs und die geformten Scheiben aus der Wanne auf die Tücher. Sie bestehen aus ganz ordinärem Flechtwerk. 81. Wagenflechte. Bei der Anlage derselben bedient man sich des Flechtbretts, worin diese Flechte aufgestackt wird. Die Länge und Größe wird nach dem Wagen gemacht, auf welchen sie kommen soll. In der Mitte werden sie gewöhnlich etwas niedriger als an den beiden Enden geflochten und mit 2 starken Stecken oder Pfählen versehen, welche oben eine Handbreite hervorragen müssen, um sie an demselben bequem von einem Orte zum anderen tragen zu können. 82. Wagenkorb. Die Beschreibung desselben ist dem Rollwagenkorb ganz gleich, nur dass sie meistenteils größer gemacht werden. Die Kinderwagenkörbe sind dasselbe, aber an ihrem Hinterteil macht man oft ein Viereck, der zuweilen auf mancherlei Weise durchbrochen gearbeitet, mitunter auch dicht geflochten wird. Auch nimmt man geschälte Weiden, die nach gänzlicher Fertigung des Wagenkorbs mit einem Firnis oder einem Lacke überstrichen werden, wie die Farbe gerade gewünscht wird. 83. Wandkorb. Sie sind von halbrunder Gestalt und werden aus Splitten und feinen Schienen sehr zierlich geflochten, denen man vorher durch Beize allerlei Couleuren mitteilt. Die Anlage zu einem Wandkorbe wird folgendermaßen gemacht. Man nimmt ein 1/4 Zoll starkes Weidenholz von 18 Zoll Länge, steckt ein ebenso starkes Holz in die Mitte desselben, indem man durch das erstere mit der Pfrieme eine Öffnung macht und das zweite zuspitzt, umplattet diese Hölzer 3/4 Zoll hoch mit schmalen Schienen, steckt dann wieder das Holz auf jeder Seite des ersten Holzes ein und umplattet ebenfalls 3/4 Zoll hoch, steckt nochmals auf jede Seite der Flechtung in das erste Holz 2 Hölzer, umplattet dieselben und fährt sofort, bis der Boden die erforderliche Größe erhalten hat, worauf man mit 2 schwachen Weiden einen Besatz macht. Um diesen Boden schlägt man 14 Zoll lange Splitten an, die an der Außenseite des Korbes 4 Zoll lang hervorragen, um den Fuß davon zu bilden, der ebenso bearbeitet wird wie der Fuß des Papierkorbes. Nur, dass die hintere Seite nicht auswärts gebogen wird und ungegittert bleibt. Man spannt über die Splitten einen Bügel in der Form der Größe des Wandkorbes und rumpft denselben 6 Zoll senkrecht in die Höhe. Nun näht man eine Leiste inwendig und eine auf der Außenseite an, biegt die Splitten auswärts und gittert dreimal herum. Die hintere Seite macht man mit Timpen, welches auf folgende Art vorgenommen wird. Man nimmt 2 feine Schienen und fietzt die Splitten in kurzen Schlangenwindungen damit, wobei fest angezogen werden muss, und schneidet zuletzt die hervorstehenden Splitten dicht an dem Geflechte ab. Der vordere Rand wird auf dieselbe Weise konstruiert wie der Papierkorb. 84. Wanne. Deren Verfertigung siehe vorne unter Unterabteilung F. 85. Wärmkorb, Hemdkorb. Ein oben gewölbter geflochtener Korb, in welchem man ein Kohlenbecken setzt, um darüber das zum Einwindeln der kleinen Säuglinge nötige Zeug zu erwärmen. Manche Frauen, die auf öffentlicher Straße einen Obst- oder irgendeinen anderen Kram feil haben oder die Jahrmärkte beziehen, bedienen sich auch dieser Wärmkörbe, um solche in kalter Jahreszeit zwischen die Füße zu setzen und leiten so die Wärme, aber auch die Kohlendämpfe nach dem Unterleibe, was jedoch der Gesundheit äußerst nachteilig ist und nicht genügend widerraten werden kann, indem dieser üble Gebrauch mancherlei Übel veranlasst, die aber hier zu erörtern der Ort nicht ist. 86. Waschkorb. Da der Tischkorb schon deutlich beschrieben worden ist, so müsste hier nur eine Wiederholung des bereits darüber Gesagten vorkommen, weil der Unterschied des Korbes allein in der Benennung liegt. 87. Wiegenkorb. Ein Korb, der, wie das hölzerne Gestell einer Wiege, aus ungeschälten Weiden geflochten wird, daher er an der Kopfseite höher als an der Fußseite gearbeitet werden muss. Die Anlage wird auf dem Bodenbretter vorgenommen. Das Gestell hierzu macht jederzeit der Tischler. In Hinsicht der Feinheit sind sie verschieden, gehören aber immer unter die geschlagene Arbeit. 88. Wollkorb. In den Wollenmanufakturen bedient man sich deren am meisten. Es sind runde, große Körbe mit 2 Bügeln, größtenteils aus ungeschälten Weiden geflochten, wie sie bereits unter dem Artikel Haarschlage beschrieben wurden. 89. Zitronenkorb. Siehe unter C. Ende von Sektion 13. Sektion 14 aus Der Korbmacher von Karl Schmied. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. 4. Kapitel über die verschiedenen Beizen, womit man die geschälten Weiden, Splitten und Schienen zur Korbmacherarbeit färbt. Bevor man das Beizen der Weiden, Splitten oder Schienen vornimmt, muss man solche nicht allein so bearbeiten, dass sie die zu den verschiedenen Arbeiten erforderliche Stärke und Breite erhalten, sondern auch gehörig glatt sind und gleichsam wie geschliffen erscheinen. Da man nun mit den zarten Schienen und Splitten kein eigentliches Schleifen vornehmen kann, so muss sowohl das Hobeleisen als die Klingen des Schmälers ganz haarscharf geschliffen und abgezogen werden, wenn man Splitten und Schienen hobelt, die man beizen will. Das Weidenholz nimmt zwar alle Beizen, ohne Ausnahme, sehr gut an, die Farben selbst sind aber nicht alle so beschaffen, dass sie sich an der Luft, an der Sonne oder in abwechselnder Temperatur lange unverändert halten, wenn sie nicht vorher mit schicklichen Tinkturen geätzt oder wenigstens bestrichen werden, wodurch das Holz für die Aufnahme der Farbe vorbereitet und geschickt gemacht wird, dass die färbende Substanz nicht so leicht verschließen kann und in den Fasern des Holzes festgehalten werde. Bei den Weidenarten ist es hinlänglich, wenn man die zum Beizen bestimmten Spliten und Schienen durch Kalkwasser zieht und dann wieder gehörig trocken werden lässt, ehe man sie färbt. Sollen aber starke Weiden gebeizt werden, was indes nur selten geschieht, so lässt man sie einige Stunden in dem Kalkwasser liegen, nach welcher Zeit sie herausgenommen und zum Trocknen ausgebreitet oder angelehnt werden. Das Kalkwasser selbst wird auf folgende Art bereitet. Man nimmt gut gebrannten, frischen Kalk und löscht ihn in einem hölzernen Gefäß mit dem 12. bis 16. Teil seines Gewichts Regenwasser zu einem dünnen Brei und rührt dabei fleißig um. Nach dem Löschen und ehe der Kalkbrei gänzlich erkaltet ist, schüttet man noch mehr Wasser hinzu, rührt alles noch einmal gut untereinander und lässt es hierauf 24 Stunden stehen, nach welcher Zeit das mit Kalkerde hinlänglich gesättigte Wasser in Flaschen gefüllt und gut verstopft werden muss. Dieses scharfe und leicht in das Weidenholz dringende Kalkwasser löst den Farbstoff der färbenden Materialien kräftig auf und erhöht zugleich die eigentliche Farbe der Beize und ist daher als eine Vorbeize zu betrachten. Bei einigen Beizen muss man freilich auch Zinnsolution, Gallustinktur und dergleichen anwenden, um die Farbe haltbar zu machen, was jedoch bei den schwachen Schienen und Spliten gänzlich vermieden werden kann, indem oft ein einmaliges Überstreichen mit der Beize hinlänglich ist, weshalb wir zur Anfertigung der farbigen Beizen selbst übergehen wollen, wobei wir noch bevorworten, dass alle hier vorkommenden Beizen auf Weidenholz berechnet sind. Erstens schwarze Beizen. A. Das Holz, welches vorher durch Kalkwasser gezogen wurde, wird zuerst in lauwarmes Wasser gelegt, in welchem man etwas Alaun aufgelöst hat. Dann tut man sein geraspeltes Campeche-Holz in einen irdenen Topf, überschüttet es mit 2 Quart Regenwasser und kocht es bis zur Hälfte ein. Setzt man diesem Absud etwas Indigo zu, so wird die Farbe noch schöner. Wenn man mit dieser Tinktur die Schienen oder Spliten mit einem Pinsel warm überstreicht, so erhalten sie zuerst eine violette Farbe. Man lässt sie hierauf gehörig trocken werden, gibt einen zweiten und dann einen dritten warmen Anstrich. Nun kocht man Grünspan in Weinessig ab und bestreicht die Spliten oder Schienen damit. Sind sie gehörig trocken geworden, so reibt man sie zuerst zwischen einem wollenden Tuche und dann mit Öl und einem Stück Leder ab. B. Man tut Schleifsand in ein hölzernes Gefäß, gießt Regenwasser darauf, tut etwas gepulverten Alaun und zugleich die zu beizenden Schienen und Spliten hinein und lässt sie 4 bis 6 Tage lang darin liegen. Nach Ablauf dieser Zeit nimmt man sie wieder heraus, legt sie in einen Kessel oder hinlänglich großen Topf, gießt das Schleifwasser nebst noch etwas Alaun und Vitrol darauf und lässt sie eine Stunde lang kochen. Während des Kochens bereitet man sich ein ganz schwaches Alaunwasser in einem besonderen Geschirre und erwärmt es nur so stark, dass man die Hand darin leiden kann. Wenn nun die Schienen oder Spliten eine Stunde lang gekocht haben, werden sie in dem Alaunwasser abgewaschen, wonach man sie entweder auf Stricken oder auf ungeschälten Weidenbündeln nach und nach abtrocknen lassen kann. Man wird finden, dass sie vortrefflich schwarz geworden sind. C. Man nimmt 1 Pfund Galläpfel, zerstößt solche gröblich, tut sie in einen irdenen Topf, gießt so viel starken Weinessig darauf, dass solcher über die Galläpfel 2 Zoll weggeht und lässt das Gefäß zugedeckt an einer mäßigen Wärme über Nacht stehen. Den folgenden Tag gießt man 1 Quart Regenwasser hinzu, mischt 4 Lot Salz bei und lässt alles eine halbe Stunde lang kochen. Hernach nimmt man den Topf vom Feuer und tut noch 6 Lot guten, zart gestoßenen Vitrol und 4 Lot arabisches Gummi hinein und rührt das Ganze so lange herum, bis sich alles gehörig miteinander vermischt hat. Mit dieser schwarzen Tinktur werden die Schienen oder Splitten mittels eines Pinsels mehrmals bestrichen oder auch durchgezogen. Man muss sie aber immer erst trocknen lassen, ehe man sie wieder durchzieht. Bei sehr schwachen Schienen ist jedoch ein einziges Mal durchziehen hinlänglich, um dieselben schön schwarz zu färben. Wem die hier angegebene Quantität der Beize zu viel sein sollte, kann sie zur Hälfte oder den vierten Teil machen, wonach aber alle Ingredienzien eingerichtet werden müssen. D. Wenn man ein Lot Salmiak und genug Stahl- oder Eisenspäne in einen hart gebrannten Topf bringt, scharfen Essig darauf gießt und es zusammen 14 Tage lang in gelinder Ofenwärme stehen lässt, so gibt dies eine der vortrefflichsten schwarzen Beizen. Desgleichen tut man scharfe Holzaschenlauge in einen guten Topf, nimmt gröblich gestoßene Galläpfel und blaue Brasilienspäne, Campesche-Holz, dazu lässt solche, wie erstere, gleiche Zeit lang in gelinder Ofenwärme stehen, dann wird man eine zweite gute Beize bekommen. Nun werden die Schienen der Spliten in die zuerst erwähnte Beize gelegt und eine Viertelstunde lang gekocht, wonach der Topf vom Feuer gehoben wird. Man lässt die Schienen der Spliten so lange darin, bis die Beize erkaltet ist. Dann werden sie in die zweite beschriebene Beize gebracht, eine kurze Zeit darin gekocht und damit eben so verfahren wie bei der ersten, wonach die Schienen gewiss sehr schön schwarz sein werden. Zweitens, braune Beizen. A. Man löse in verdünnter Salpetersäure etwas Eisenspäne auf, verdünne diese Auflösung mit destilliertem Wasser, bestreiche damit mittels eines Läppchens oder Pinsels das Weidenholz und bringe es vorsichtig über Kohlenfeuer, wonach eine schöne dauerhafte braune Farbe hervortreten wird. B. Man lösche lebendigen Kalk mit Urin ab und bestreiche mit dieser Masse die Weiden. Dann wasche man sie mit dem Lohwasser der Gerber ab, so werden sie anfangs grün erscheinen, nun reibe man sie abermals mit Kalk, welcher mit Urin gelöscht worden, wasche sie zum andermale mit Gerberlohe oder lasse sie eine Weile darin liegen, so werden sie eine schöne braune Farbe bekommen. Man reibt die Schienen, wenn sie glänzen werden sollen, mit einem Stück Leder oder etwas Öl oder Wachs ab. C. Wenn man gedörrte grüne Nussschalen mit ein wenig gebranntem Alaun in starker Lauge, am besten Seifensiederlauge, kocht, die Weiden, welche braun werden sollen, hier rein tut und eine kurze Zeit mit kochen lässt, so werden sie vortrefflich braun. D. Man kann auch die Weiden in einer Alaunauflösung abbrühen. Hierauf tut man solche mit Fernambuk in einen Topf, der dazu groß genug sein muss, gießt das nötige Wasser hinzu und lässt es eine Viertelstunde lang kochen. Die Weiden lässt man aber nach dem Kochen noch so lange darin, bis die Farbenbrühe gänzlich erkaltet ist. Alsdann aber werden sie herausgenommen und mit Eisensolution, mit Essig ausgezogene Eisenspäne, einige Male bestrichen, bis sie die verlangte braune Farbe angenommen haben. E. Man reibe auf einem Reibsteine, wie man Farbe zu reiben pflegt, Orléans, in scharfer Lauge ganz fein. Kocht dann dieses Geriebene mit eben solcher Lauge und streiche die Weiden damit recht heiß an. Je mehr der Orléans gekocht wird, desto dunkler wird die Farbe. Sie fällt aber mehr ins Rötliche, wie die vorige Beize. Drittens, grüne Beizen. A. Folgende Abkochung gibt ein sehr schönes Celadon-Grün. Man lässt 4 Lot französischen Grünspan und 1 Lot präparierten Weinstein in 24 Lot Weinessig eine kurze Zeit sieden, mischt so dann ein halbes Lot Alaun hinzu und setzt das Ganze einige Tage lang der gelinden Ofenwärme aus. Soll die Farbe sehr dunkelgrün ausfallen, so fügt man entweder eine Kleinigkeit Indigo hinzu oder man beizt zuerst die Weiden mit Kurkuma-Wurzel gelb und beizt dann mit der ersten Tinktur nach. Die grasgrüne Farbe wird durch etwas Safttor herausgekocht, welchen man nach Verhältnis beimischt. B. Man löse 4 Lot blauen oder zyprischen Vitrol mit 5 Lot Bleizucker, jedes für sich in 12 Lot heißem Wasser auf und scheide die sich bildende grüne Flüssigkeit durch ein Filtrum von dem weißen Bodensatze. In jene bis zur Milchwärme erwärmte grüne Flüssigkeit werden nun die Schienen eingelegt und nachdem sie eine reine Farbe angenommen haben, werden sie durch eine mit Kalk geschärfte Lauge von Pottasche gezogen, dann aber getrocknet. C. Man kann auch eine blaue und eine gelbe Beize miteinander vermischen, woraus man verschiedene Nuancen in Grün erhält, je nachdem man von einer Beize viel oder wenig zusetzt. Setzt man viel Gelb zu, so wird die Farbe hellgrün. Durch einen stärkeren Zusatz von der blauen Beize entsteht das Dunkelgrün. Viertens, blaue Beizen. A. Die beste blaue Holzbeize, besonders auf Weidenholz, bleibt immer die aus Indigo gefertigte, die auf folgende Art gemacht wird. Man stößt ein Lot vom feinsten Guatimal-Indigo zu feinem Pulver und bringt es in ein porzellanernes Gefäß, welches 2 Quart Wasser fasst, gießt nach und nach unter beständigem Umrühren mit einem gläsernen Stängelchen 4-5 Lot vom besten Vitrolöl, Schwefelsäure, dazu und wenn die Auflösung vollständig bewirkt worden ist, mischt man einige Esslöffel voll blaues Wasser in kleinen Quantitäten bei und rührt noch eine Zeit lang fleißig herum. Nachher setzt man laues Wasser in kleinen Quantitäten bei, bis kein Aufbrausen mehr erfolgt und die Beize recht ist, wovon man sich überzeugt, wenn man eine Splitte in dieselbe legt und sie nach einer Viertelstunde wieder herausnimmt. Ist diese Splitte schön blau gefärbt, so legt man auch die anderen auf eine ebenso lange Zeit ein. Je länger man die Weiden darin lässt, desto dunkelblauer werden solche gebeizt und so umgekehrt. Die feinen Schienen bedürfen oft nur eines einmaligen bloßen Durchziehens, wohingegen die ungespaltenen Weiden eine längere Zeit in der Beize liegen müssen, die aber nur selten im Ganzen gefärbt zu werden brauchen. B. Man stößt 1/4 Pfund Salmiak und 1/2 Pfund Kalk so fein als möglich, vermischt beides mit 2 Lot Grünspan, tut alles in eine Bouteille, gießt 3/4 Quart Wasser darüber und lässt das Ganze 2 Tage stehen, während welcher Zeit es öfters umgeschüttelt wird. Hiervon nimmt man einen Teil, so viel als man eben erforderlich hat, und einen Teil reines Wasser, legt die zu beizenden Weiden oder Schienen hinein und lässt sie einen Tag lang darin liegen. Nach dieser Zeit spült man sie in reinem Wasser ab und bringt sie in eine andere Beize, die aus einem Absud des Blauholz besteht, in welcher sie nur einige Stunden zu liegen brauchen, wonach die türkenblaue Farbe zum Vorschein kommt. C. 4 Unzen Lackmus werden mit 2 Quart Wasser übergossen, in welchem man zuvor lebendigen Kalk abgelöscht hat. Diese Mischung lässt man eine Stunde lang kochen, bestreicht das Weidenholz mehrmals damit oder legt es so lange in diese Beize, bis die gewünschte blaue Farbe herausgekommen ist. Alle diese Beizen können in kleineren Quantitäten angefertigt, jedes Mal aber die beizumischende Flüssigkeit danach berechnet werden. 5. Gelbe Beizen. A. Man nimmt von einem wilden Apfelbaume die mittelste Schale, schneidet sie in kleine Stückchen, gießt Regen- oder Flusswasser darauf, worin etwas Alaun aufgelöst worden, kocht es eine Stunde lang über Kohlenfeuer und gießt dann die gelbe Beize ab. Man kann auch die Apfelschalen mit Kurkuma und Essig absieden, wodurch die Beize umso haltbarer wird, wobei man jedoch das Aufschärfen mit Alaun nicht vergessen darf. B. Junges Birkenlaub im Frühjahre gesammelt, wird mit Regenwasser und etwas Alaun sattsam ausgekocht, dann durchgeseit. Wenn man die Weidenschienen nur eine kurze Zeit lang in dieser Abkochung sieden lässt, wird man finden, dass sie schön gelb geworden sind. C. Man löst Gummiguti in Vitrolöl oder in Scheidewasser auf und temperiert, verdünnt, es mit Wasser. Es kann auch unter diese gelbe Beize bei ihrer Auflösung etwas wilder Safran genommen werden. Die Weiden dürfen darin nur eine kurze Zeit liegen. 6. Rote Beizen. A. Man gießt auf 1 Pfund Brasilienholzspäne 2 Quart Regenwasser, setze etwa 2 Lot gereinigte Pottasche hinzu und lasse alles einige Tage unter öfterem Umrühren verdeckt stehen. Nachdem seihe man die Flüssigkeit ab, mache sie recht heiß und lege die Schienen so lange hinein, bis sie stark genug gebeizt sind. Ganze Weiden, die sich in das Gefäß nicht bringen lassen, muss man mit der heißen Farbenbrühe so oft überstreichen, bis die gewünschte Farbe erscheint. Sodann überstreiche man die gefärbten Weiden und Schienen, ehe sie trocken werden, mit Alaunwasser, welches mit 4 Lot Alaun und 1,5 Pfund Regenwasser gemacht ist. B. 8 Lot Fernambuckspäne werden in einem Quart Regenwasser eingeweicht, dann wird 1 Lot Hasenblase, welche in etwas Weingeist aufgelöst worden ist, und 4 Lot Alaun zugesetzt, wonach man alles bis zur Hälfte einsiedeln lässt. Diese Beize wird warm angewendet, indem man die Schienen und Spliten durchzieht und ist sehr dauerhaft. Kocht man die Fernambuckspäne nebst ein wenig gebranntem Alaun in scharfem Weinessig und die Schienen zugleich mit, so wird die Farbe umso feuriger und dauerhafter. Will man diese Beize noch mehr verschönern, so löse man ein Lot Drachenblut in einem Pfund Weingeist auf und bestreiche mit dieser Auflösung die vorher rot gebeizten Schienen. C. Man nimmt einen Korb von hinlänglicher Größe und füllt ihn mit reinem Pferdemiste an. Alsdann setzt man ein hölzernes Gefäß darunter, um die aus dem Pferdemist abtröpfelnde Flüssigkeit aufzufangen. Da aber der Pferdemist oft sehr trocken ist und die Fäulnis, welche nun in ihm vorgehen muss, zu lange dauern würde, so befördert man diese dadurch, dass man von Zeit zu Zeit etwas Pferdeurin auffängt und darüber gießt. Nach und nach löst sich von dem Miste ein Teil auf und man fängt in dem hölzernen Gefäße einen hinlänglichen Teil davon auf. Mit dieser Feuchtigkeit kann man schon für sich allein den Weiden und Schienen eine sehr gute rote Beize geben, wenn man sie zwei- oder mehrmal damit überstreicht. Doch muss der alte Anstrich jederzeit erst trocken sein, ehe ein neuer erfolgen darf. Die hier angegebenen roten Beizen lassen sich in verschiedenen Nuancen auf die Schienen bringen. Je nachdem man sie nur einmal oder öfters durchzieht oder bestreicht, kann man die Farbe von Rosenrot bis zur Purpurfarbe steigern. 7. Violette Beizen. A. Man nimmt von der beschriebenen blauen Indigobeize und verdünnt dieselbe noch durch Flusswasser, damit sie sehr lichtblau werde, setzt so viel von einer roten Beize zu, bis die Farbe schön violett ist, und legt dann die Spliten oder Schienen hinein. Man lässt sie hierauf bei glinder Ofenwärme hinlänglich von der Beize durchziehen. Man kann auch die schon rot gebeizten Schienen mit der Indigobeize behandeln, wonach man eine schöne violette Farbe erhalten wird. B. 4 Lot Brasilienspäne und 8 Lot Campescheholz weicht man in Essig ein, und wenn solcher genug Farbestoff herausgezogen hat, so setzt man ein Lot Alaun und ein Quart Regenwasser hinzu und kocht das Ganze mit den Holzspänen auf, wonach man das zu färbende Holz hineinbringt. 8. Silberfarbige Beize. Man nehme Eisenspäne und ein wenig Alaun, gieße scharfen Essig hinzu und lege die Weiden oder Schienen hinein, stelle sie an gelinde Wärme, untersuche sie öfters, wonach man gar bald die gewünschte Silberfarbe erhalten wird. Lässt man die Schienen noch länger in der Beize, so entsteht erst Perl, dann Schwarzgrau. 9. Mahagonibeize. So wie das Mahagoniholz selbst von sehr verschiedener Farbe ist, so kann man auch mit folgender Beize mehrere Nuancen hervorbringen. Zu einem lichten Rotbraun nehme man 1,5 Pfund Färberröte, Krapp, und 4 Lot Gelbholz und koche beides mit einem Quart Wasser 1/2 Stunde lang. Die zu beizenden Schienen und Spliten werden durch diese Brühe so oft gezogen, bis die verlangte Farbe herausgekommen ist. Eine ähnliche Beize bekommt man, wenn pulverisiertes Kurkuma und Drachenblut von jedem 1/2 Lot mit 12 Lot gewöhnlichem Branntwein übergossen und die Mischung unter öfterem Umschütteln in einem verstopften Glase 3 bis 4 Tage stehen gelassen wird. Das gegenseitige Verhältnis der Kurkuma und des Drachenblutes ist willkürlich und richtet sich nach der Farbe, welche man bald gelber, bald röter haben will. Zu einer dunklen Mahagonibeize nehme man obige Abkochung von der Färberröte, nur mit dem Unterschiede, dass man hier statt des Gelbholzes Campesche oder Sandelholz nimmt. Wenn man durch diese Beize die Schienen gezogen hat, so löse man ein halbes Lot gereinigte Pottasche in einem Quart Wasser auf und überstreiche damit die gebeizten Schienen leicht, wenn sie trocken sind, indem man ein Läppchen damit befeuchtet und die Schienen durchzieht. Zwischenarten von dieser Beize lassen sich dadurch erhalten, wenn man die Ingredienzien in verschiedenen Verhältnissen miteinander vermischt. 10. Hochgoldgelbe Beize. 8 Lot Scheidewasser wird mit ebenso viel Brunnenwasser verdünnt und mit einem Lot fein gestoßenem Salmiak in einer Glasflasche getan. Hierauf schüttelt man das Ganze wohl untereinander und lässt es einen Tag lang stehen, wodurch ein saurer Geist entsteht. Man nimmt nun 2 Lot Färberröte oder feinen Krapp, tut ihn in ein Glas und gießt von dem sauren Geiste so viel darauf, dass er den Krapp nicht allein gänzlich bedeckt, sondern auch 2 Zoll hoch darüber steht, und lässt das Ganze 12 Stunden lang stehen, nach welcher Zeit man die Beize in einen breiten Topf bringt und die Schienen mehrere Stunden lang darin beizen lässt. Es wird hinlänglich sein, alle Farben durch die hier beschriebenen Beizen hervorbringen zu können, wenn man dieselben nur gehörig miteinander zu mischen versteht. Schon durch längeres Einlegen der Schienen oder Spliten entstehen dunklere Farben, als wenn solche bloß mit der Beize bestrichen werden. Wenn die gebeizten Gegenstände aus Weiden gut trocken geworden sind, so tut man wohl, wenn man sie zwischen wollenen Tüchern mehrmals durchzieht, weil sich durch die Beize die Holzfasern leicht erheben und die Schienen oder Spliten rau werden. Man darf sie jedoch niemals in ihrem ersten feuchten Zustande verflechten, sondern sie lieber wieder mit reinem Wasser benetzen, wenn sie zum Flechten zu dürr und zerbrechlich sein sollten, indem sich außerdem die noch feuchte Beize den Händen mitteilen könnte, wodurch die dazwischen geflochtenen hellfarbigen oder weißen Schienen ebenfalls einen farbigen Schimmer erhalten würden. Will man den gebeizten Schienen und Spliten eine Art Politur beibringen, so macht man sich ein Polierwachs auf folgende Art. Man schneidet ein halbes Pfund gelbes Wachs in kleine Stückchen, bringt solches in einen reinen Tiegel und lässt es über gelindem Kohlenfeuer zerlaufen, worauf man 2 Lot klar gestoßenes Kolophonium darunter rührt. Ist das letztere auch zerflossen und durch häufiges Umrühren gänzlich mit dem Wachse vereinigt, so hebt man den Tiegel mit der Masse vom Feuer und rührt nach und nach 8 Lot erwärmtes Terpentinöl darunter, wobei fleißig umgerührt wird, damit sich alles wohl miteinander vermische, und gießt die Masse in steinerne oder blecherne Büchsen mit Deckeln. Hiervon streicht man etwas ganz dünn auf ein glattes, starkes Holz, legt die Schienen auf ein gut gehobeltes Brett, welches man ebenfalls mit etwas Wachs bestreicht, und zieht die Schienen zwischen dem Brett und Holz, das man mit der linken Hand fest aufdrückt, einige Male durch. Man reibt sie hierauf noch zwischen 2 weichen, leinenen Tüchern, wonach die Schienen das Ansehen erhalten, als wären sie auf das Feinste lackiert. Die Farbe verändert sich dann auch nie und wird sich stets gleich bleiben. Ende von Sektion 14. Sektion 15 aus Der Korbmacher von Karl Schmied. 5. Kapitel über die Anfertigung der Firnisse und Lacke, welche der Korbmacher nötig hat. Die Wagen- und Schlittenkörbe sowie die geflochtenen Kinderwagen werden selten in ungefärbtem Zustande angewendet und gewöhnlich mit einer Firnisfarbe angestrichen, wodurch die Weiden eine längere Dauer erhalten. Man kann aber auch das Geflecht zuvor mit einer Leimfarbe behandeln und dann erst einen farblosen Firnis oder Lack aufsetzen. Immer aber tut man wohl, das Geflecht mit einer Leimtränke zu behandeln, wobei man auf folgende Art verfährt. Man nimmt ein Stück von einer Knoblauchsbolle und eine halbe Handvoll Wermutsblätter, tut beides in ein Quart Wasser, lässt dies bis auf 2 Drittteile einkochen, seit diese Flüssigkeit durch Leinwand und gibt dann dem bereits aufgelösten Leim bei. Man muss nämlich einige Stunden zuvor 8 Lot Tischlerleim, wozu sich am besten der Kölnsche eignet, in kleinen Stücken zerschlagen und mit einem halben Quart Wasser übergießen. Dieser so ziemlich aufgelöste Leim wird nun zu der durchgeseihten Abkochung gebracht und noch zwei Obertafeln voll Essig dazu getan, worauf man die ganze Mischung aufkochen lässt. So wie sie zu kochen anfängt, mischt man noch ein Lot Kochsalz bei und gibt wohl Acht, dass die Leimtränke nicht überlaufe, weil sie wie Milch in die Höhe steigt. Mit dieser heißen Leimtränke wird nun das Flechtwerk mittels eines starken und großen Borstenpinsels auf beiden Seiten überstrichen. Wenn der erste Anstrich getrocknet ist, gibt man noch einen zweiten. Auf diesen Leimgrund könnte man nun zwar schon eine Leimfarbe setzen, die sich jedoch nicht so gleichförmig verteilt, als wenn es auf Kreidegrund geschieht. Zu dem Behufe nimmt man feine weiße Kreide, stößt sie zu Pulver, reibt dieses auf einem Reibsteine trocken und so fein wie möglich ab, lässt das Kreidepulver zum Überfluss noch durch ein feines Haarsieb oder Beuteltuch laufen, kocht das Durchlaufene mit reinem, weichen Flusswasser und seiht die Brühe ebenfalls durch ein Tuch. Diese Brühe bleibt nun so lange ruhig stehen, bis sich die Kreide völlig auf dem Boden des Gefäßes gesetzt hat, worauf man das darauf stehende helle Wasser behutsam abgießt und so viel Leimwasser beimischt, als zu hinlänglicher Verdünnung erforderlich ist. Mit diesem Kreidegrund wird nun das Geflechte 3-4 Mal angestrichen, wozu man sich ebenfalls eines Borstenpinsels bedient. Während des Anstreichens kann man den Kreidegrund beständig auf einem schwachen Kohlenfeuer stehen lassen, damit er so warm als möglich aufgetragen werde. Jeder Anstrich muss gut getrocknet sein, ehe man einen anderen macht. Ist auf solche Art der Kreidegrund recht trocken geworden, so ist er zur Aufnahme irgendeiner beliebigen Farbe geeignet. Um dies zu bewirken, reibt man dem Gewichte nach 2 Teile Farbe mit einem Teil Leimwasser recht zart und fein, gibt dieser Mischung eine solche Konsistenz, dass die Leimfarbe beim Herausnehmen aus dem Topfe Fäden am Pinsel zieht und macht den ersten Anstrich recht warm. Nur der letzte Auftrag wird weniger warm, doch nie ganz kalt gegeben. Dass die Farbe beim Gebrauche öfters umgerührt und möglichst dünn und egal aufgetragen werden muss, ist eine Sache, die sich von selbst versteht. Die Zahl der Farbenaufträge, die jedes Mal vollkommen trocken sein müssen, hängt von der Deckkraft der Farbe ab. Findet man nach dem Trocknen eines Auftrags die Farbe nach Wunsch, so wird solche mit einem schwachen, möglichst klaren und durchsichtigen Leimwasser 2-mal ganz leicht und gleichförmig überstrichen. Man gebraucht dazu einen großen, aber zarten, weichen Pinsel und wendet dabei die größte Sorgfalt an, damit die Farbe nicht losweiche, vielmehr gegen das Eingeschlagene des darauf zusetzenden Lackfirnisses gehörig gesichert werde. Was nun die Farben selbst betrifft, welche man auf die Wagenflechte in Anwendung bringt, so kann man zu Grün entweder Grünspan oder Bremer Grün, zu Rot Männige oder besser Zinnober, zu Braun Männige und Frankfurter Schwarz wählen, welches die gebräuchlichsten Couleuren für die Wagengeflechte sind. Ein gutes Abreiben dieser Farben auf dem Reibsteine ist das Haupterfordernis, damit sie ihren Farbestoff gänzlich hergeben. Will man auf die aufgetragene Farbe keinen Weingeistlackfirnis, sondern einen Öllackfirnis nutzen, so hat man nicht notwendig, die aufgetragene Farbe noch besonders mit Leimtränke zu überziehen, sondern man kann den Öllackfirnis unmittelbar auf die Farbe bringen. Damit der Korbmacher die nötigen Lackfirnisse sich selbst bereiten könne, lassen wir einige Rezeptformeln, die wir aus Christian Friedrich Gottlieb Thons vollständiger Lackierkunst etc. Weimar 1842 entnommen haben, folgen. Erstens: Weingeistlackfirnis von großer Güte und vielem Glanze. Man lasse bei einem Töpfer 2 Pfund guten weißen Weinstein kalzinieren, das ist, wenn ein Töpfer in seinem Brennofen das irdene Geschirr brennt, so tut man den Weinstein in einen sauberen, mit Töpferton verklebten Topf und lässt solchen im Ofen mitbrennen. Davon erhält nun der Weinstein eine schöne, weißbläuliche Farbe, es bleibt aber kaum der dritte Teil, wenn derselbe herausgenommen wird, davon übrig. sodann stößt man solchen, solange er noch warm ist, ganz klar und tut ihn in ein starkes Glas, in welches ein Maß alkoholisierter Weingeist gegossen, wohl zugebunden und 12 Stunden lang stehen gelassen wird. Hierauf nimmt man 8 Lot reinen weißen Bernstein, 8 Lot ausgelaugten Sandarak und 2 Lot schönen Mastix, pulverisiert diese Spezies, mischt sie untereinander, tut sie mit 4 Lot gestoßenem Glase in eine starke Flasche, gießt den oben erwähnten Weingeist mit Hinterlassung des Bodensatzes über diese pulverisierten Ingredienzien, schüttet alles eine 1/4 Stunde lang wohl um, bindet das Glas zu und setzt es etliche Tage unter öfterem Umschütteln einer gelinden Ofenwärme aus. Zuletzt bringt man die Flasche mit einem Zusatze von 2 Lot Terpentinöl in ein Wasserbad, um die Solution völlig zu bewirken, und wenn diese vor sich gegangen ist, so seiht man den Lackfirnis durch ein feines seidenes Tuch in wohl zu verwahrende Flaschen von Glas. Zweitens, Lackfirnis, welcher sich besonders gut für Wagengeflechte eignet. Man nehme 6 Unzen Sandarak, 2 Unzen Lack in Tafeln, 4 Unzen Colophonium, 4 Unzen klaren Terpentin, 4 Unzen zerstoßenes Glas und 32 Unzen reinen Alkohol. Die 3 ersten Spezies werden mit dem zerstoßenen Glase, alles gut zerkleinert, in eine geräumige gläserne Flasche getan, der Alkohol darüber gegossen und das Ganze während 12 Stunden umgeschüttelt, was man alle 1/4 Stunde besorgen kann. Die Flasche muss während dieser Zeit mit Blase verbunden sein, in welche man mit einer Stecknadel gestochen hat. Im Sommer setzt man sie der Sonne, im Winter der Ofenwärme aus und lässt sie noch 12 Stunden ruhig stehen. Hierauf setzt man die Flasche in ein Wasserbad, um die Auflösung gänzlich zu bezwecken, und gießt das erwärmte Terpentinöl hinzu. Ist die Auflösung erfolgt, so seiht man den Lackfirnis durch und verwahrt ihn in wohlverstopften Flaschen. Drittens, glänzender und fester Lackfirnis. Man nehme 4 Lot Gummilack, 3 Lot Mastixkörner, 2 Lot ausgelaugten Sandarak, 2 Lot Kopal und 1 Lot Bernstein. Sämtliche Ingredienzien, die von der besten Qualität sein müssen, werden pulverisiert und in ein starkes Glas geschüttet, worüber man 1 Pfund Alkohol gießt. Nachdem die Mischung mehrere Tage auf einem warmen Ofen gestanden hat und täglich einige Male umgeschüttet worden ist, setzt man der Masse noch 1 bis 2 Lot weißgesottenen venezianischen Terpentin hinzu und bewirkt die völlige Lösung im Wasserbade. Diesen Lackfirnis seiht man, während er noch warm ist, durch ein lockeres Tuch und nach dem Erkalten durch ein dichteres. Fester Lackfirnis auf andere Art? Man nehme 3 Lot Sandarak, 3 Lot Mastix in Körnern, 2 Lot Kopal, 3 Lot Lavendelöl und 32 Lot Alkohol. Auf den Kopal tröpfelt man einige Tropfen Lavendelöl, bringt ihn dann in einem neuen, gut glasurten Topfe über gelindem Kohlenfeuer unter öfterem Umrühren zum Schmelzen, gießt dann die völlig flüssige Masse auf eine glatte Steinplatte, lässt sie kalt werden und stößt sie hierauf zu einem feinen Pulver. Nun tut man den Sandarak, den Mastix, ebenfalls fein gepulvert, mit dem Kopale und 4 Lot gewaschenem und zerstampftem Glase in einem weiten Glaskolben, setzt das Lavendelöl hinzu und verbindet nunmehr den Kolben mit nasser Blase, in welche man eine starke Nadel steckt. Jetzt wird der Kolben in ein Sandbad gesetzt, anfangs nur eine mäßige Hitze gegeben, die man nach und nach verstärkt. Hat sich die Masse vollständig aufgelöst, so lässt man den Lackfirnis erkalten und seiht ihn zuletzt durch ein seidenes Tuch in trockene, reine Flaschen, die man dann gut verstopft. Fünftens, guter Kopal-Lackfirnis. Man reibe 2 Lot feinen Kopal, den man gewöhnlich unter dem Namen Pankopal zu kaufen bekommt, zu Pulver und lasse ihn in einer papierenen Kapsel etliche Tage oder mehrere Wochen lang an einem warmen Orte an der Luft flach ausgestreut vollkommen austrocknen. dann bringe man eine Drachme Kampfer in einem sorgfältig ausgetrockneten Serpentinmörser, zerreibe ihn mit etlichem Tropfen Alkohol zu Pulver, schütte das Kopalpulver dazu, reibe alles eine gute Zeit recht durcheinander und schütte endlich nach und nach in kleinen Portionen 8 Lot absoluten Alkohol unter immerwährendem Reiben dazu. Schon unter dem Reiben wird man die Auflösung des Kopalpulvers bemerken, so dass man die Mischung aus dem Mörser nur in ein Glas zu schütten braucht, ohne nötig zu haben, sie erst im Wasserbade aufzulösen. Das Glas mit dem fast schon aufgelösten Kopale stellt man an gelinde Ofenwärme, schüttelt es öfters um und man wird in kurzer Zeit einen sehr schönen und völlig aufgelösten Kopallack Firnis erhalten. Noch kürzer gelangt man zum Ziele, wenn man das Wasserbad anwendet. Leichter noch geschieht die Auflösung, wenn man den Kopal zu feinem Pulver stößt, ihn auf einem reinen, starken Papiere mit Kampferspiritus benetzt, dann in gelinder Wärme austrocknet und nachdem er viermal angefeuchtet, getrocknet und gestoßen worden, in einem Glase mit der nötigen Quantität des starken Alkohols vermischt, das Glas mit Blase verbindet, diese mit einer Stecknadel durchsticht und es auf einen warmen Ofen bringt. Auch auf folgende Art kann die Auflösung des Kopals im Weingeiste unter Mithilfe des Kampfers bewerkstelligt werden. Man löst ein Lot Kampfer in einem Pfunde Alkohol auf, schüttet diese Auflösung in eine zinnerne Flasche, die doppelt so viel Flüssigkeit fassen kann, bringt hierauf 8 Lot gröblich zerstückelten Kopal hinein, verschließt den Hals mit einem Korkstöpsel, indem man eine feine Öffnung bohrt, um den Dämpfen einen Ausweg zu verschaffen, befestigt den Kork mit einem Drahte und lässt die Flüssigkeit an einem lebhaften Feuer so rasch als möglich aufsieden. Die Mischung wird ungefähr eine Stunde lang in gelindem Kochen erhalten, wo sich dann so viel Kopal aufgelöst hat, dass der Lackfirnis die gehörige Stärke hat. 6. Kopallackfirnis mit Terpentin. Man nehme 8 Lot Kopal, zerstoße solchen gröblich, knete ihn darauf mit 2 Lot Terpentin zusammen, gebe dem Gemenge die Form eines Kegels, setze es in einen neu gut glasurten irdenen Topf, verschließe solchen mit einem genau passenden Deckel und bringe das Gefäß auf ein gelindes Kohlenfeuer. Wenn die Materie wohl geschmolzen ist, gießt man sie auf eine glatte Kupferplatte und pulverisiert sie nach dem Erkalten. Von diesem Pulver nimmt man 1,5 Unze auf 4 Unzen absoluten Alkohol, tut beides in einen Kolben und bewirkt die Auflösung auf bekannte Weise im Wasserbade. Dieser Lackfirnis ist etwas gefärbt, weil der Terpentin durch die Wirkung des Feuers schon den ersten Grad der Zersetzung bestanden hat, ehe noch der Kopal eingeschmolzen ist. Lichter wird der Kopallackfirnis mit Terpentin auf folgende Weise. Man nimmt 8 Lot reinen, fein pulverisierten Kopal, schüttet ihn in eine Phiole und gießt 24 Lot höchst rektifizierten Weingeist darüber. Die Phiole darf aber nur halb voll und die Öffnung leicht verstopft sein. Hierauf schüttelt man beides wohl durcheinander und setzt die Mischung in ein Wasser- oder Sandbad. Anfangs macht man nur ein gelindes Feuer, bis alles gehörig durchwärmt ist. Alsdann aber legt man mehr Kohlen unter. Hat die Masse unter öfterem Umrühren so lange gekocht, bis sich nichts mehr auflöst, so lässt man das Feuer ausgehen, gießt das etwas abgekühlte Fluidum in ein anderes Gefäß von Glas, tut 2-3 Lot venezianischen Terpentin dazu, schüttelt es um und stellt es wieder an die Wärme, bis auch der Terpentin aufgelöst ist. 7. Kopallackfirnis, welcher mit verschiedenen Farben vermischt werden kann. Man stoße 8 Lot Kopal gröblich wie Zuckererbsen und bringe denselben in ein hart gebranntes und wohl glasurtes irdenes Geschirr, welches 6-8 Zoll in der Weite hält. Hat man den Kopal mit so viel Terpentinöl als nötig ist, um denselben anzufeuchten, benetzt, so verschließt man das Geschirr mit einem wohlpassenden Deckel und bringt es an ein mäßiges Kohlenfeuer. Wenn der Kopal ungefähr 10-12 Stunden lang erhitzt und geschmolzen ist, hebt man den Deckel von dem Geschirr ab und rührt mit einem hölzernen Spatel den im Fluss gebrachten Kopal mehrmals um, und zwar so lange, bis man bemerkt, dass sich derselbe völlig aufgelöst hat. In einem zweiten, gleich hohen und weiten, irdenen Gefäß muss man ebenfalls 16 Lot Leinölfirnis in Bereitschaft haben, der, bis zum Kochen erhitzt, ganz langsam unter beständigem Umrühren mit einem hölzernen Spatel dem aufgelösten Kopale beigemischt wird, weil außerdem keine Vereinigung zwischen beiden Substanzen stattfindet. Auch muss man, wenn der Ölfirnis beigegossen wird, dreimal absetzen und dazwischen mit dem hölzernen Spatel die Masse recht durchrühren. Nach Verfertigung dieses Kopal-Lackfirnisses lasse man die größte Hitze verfliegen und mische ihn noch 4 Lot erwärmtes Terpentinöl unter beständigem Umrühren mit dem hölzernen Spatel bei. Endlich wird dieser gefertigte Kopallack, solange er noch heiß ist, durch eine dichte, reine Leinwand in gläserne Flaschen filtriert, die gut verstopft und in die Sonne gestellt werden. Achtens, Leinölfirnis zum Anstreichen der gefärbten Wagengeflechte. Man nehme 24 Pfund gereinigtes Leinöl, tue es in einen harten, gebrannten neuen Topf, gieße halb so viel reines Wasser hinzu und bringe das Geschirr auf einem 3 Fuß über ein Kohlenfeuer. Sobald das Öl mit dem Wasser gehörig erhitzt ist und zu dampfen anfängt, werden 16 Lot Silberglätte, 12 Lot Bleiweiß, 8 Lot Männige, 4 Lot Umbraun, 3 Lot weißes Fischbein und 3 Lot gebrannte Schafbeine, alles wohl gepulvert, in einen leinenen Beutel gebunden und in das Gefäß gehängt. Die eingehängten Ingredienzien dürfen aber nicht das die untere Hälfte des Topfes einnehmende Wasser erreichen, sondern müssen über demselben frei in dem Öle schweben. Man befestigt daher den Beutel an einen starken Eisendraht, der so lang ist, dass seine beiden Enden über den Rand des Topfes hervorragen. Das Öl wird hierauf so lange erhitzt, bis beinahe alles Wasser verraucht ist, worauf der Topf abgehoben, der erwähnte leinene Beutel mit den Ingredienzien herausgenommen und der Firnis mit einer Glastafel bedeckt, einige Tage in die Sonne oder im Winter auf einem mäßig warmen Ofen gestellt wird, wo sich dann die Unreinigkeiten nebst dem Wasser zu Boden setzen. Das obenstehende Öl wird sodann ganz behutsam abgegossen und zuletzt mit einem flachen, scharfen Löffel abgeschöpft. Die unten befindliche Unreinigkeit, nebst dem zurückgebliebenen Wasser, welches wie Baumwollflocken erscheint, wird aber weggegossen und das Gefäß wieder gesäubert. Man bringt nun das Öl in dem Topfe zurück, gießt abermals halb so viel reines Wasser hinzu, erhitzt das Öl, hängt den Beutel mit den Ingredienzien nochmals ein und verfährt wie vorher. Diese Arbeit wird noch einige Male wiederholt, bis sich keine Unreinigkeiten wieder absondern und das übrig gebliebene Wasser hell erscheint. Jetzt wird der fertige Firnis einige Tage lang ruhig stehen gelassen und endlich aus dem Topfe in reine, trockene Flaschen gegossen, welche man wohl verschlossen in die Sonne stellt. Dieser Firnis ist nicht allein weiß von Farbe, sondern trocknet auch schnell und hält sich in Wind und Wetter gut und dauerhaft. Noch weißer wird er aber, wenn man das gereinigte Leinöl vor dem Erhitzen gebleicht hat. 9. Leinöl-Firnis-Bereitung ohne Feuer. Die gewöhnliche Zubereitung der ordinären Firnisse, indem man das gereinigte Leinöl mit einem Zusatze von Bleiglätte und Männige oder mit Bleiglätte und Zinkvitrol oder mit reinem Bleiweiß und Zinkvitrol oder mit weißem Zinkoxid und Bleizucker und so weiter über gelindem Kohlenfeuer mit Zwiebeln, Mohrrübenscheiben oder Knoblauch erhitzt, ist nicht allein mit Gefahr verbunden, sondern der Firnis erhält auch auf diese Weise immer eine mehr oder weniger dunkle Farbe, besonders wenn kein Wasser zugesetzt und das Ganze über freiem Feuer behandelt wird. Folgende Methoden, einen guten, hellen und leicht trocknenden Firnis ohne alles Feuer zu bereiten, verdient daher allerdings Beachtung. Man nimmt 50 Pfund gereinigtes Leinöl, setzt demselben 1 Pfund gewöhnliche Salzsäure zu und lässt dieses Öl an einem mäßigen warmen Orte so lange stehen, bis sich die Säure von dem Öle vollkommen getrennt hat, welches nun klar und farblos erscheint und ohne weitere Bearbeitung als Firnis gebraucht werden kann. Andere nehmen auf 32 Teile gereinigtes Öl einen Teil Braunstein und 2 Teile gewöhnliche Salzsäure. Noch heftiger wirkt die oxidierte Salzsäure oder Chlorin, welche nicht allein das Öl entfärbt, sondern auch die mit demselben verbundenen Unreinigkeiten und Schleimteile zerstört. Man hat sich aber bei ihrer Anwendung sehr in Acht zu nehmen, weil sich Dämpfe entwickeln, welche die Lunge stark angreifen. Der Sauerstoff ist die Ursache der bleichenden und reinigenden Wirkung der oxidierten Salzsäure, welche entweder aus Salzsäure und Mennige oder aus Salzsäure und Braunstein bereitet sein muss. Oder man reibt 4-5 Pfund feines englisches Bleiweiß recht fein auf einem Reibsteine mit einem schon fertigen lichten Firnisse ab und bringt diese abgeriebene Farbe in eine irdene Pfanne, welche 18 Zoll Länge, 12 Zoll Weite und 3-4 Zoll Höhe hat, unten am Boden vollkommen horizontal und eben und dabei sowohl inwendig als auch auswendig sehr gut glasiert ist. Auf diese Farbe, welche man auf dem Boden dieses Geschirres ganz egal ausbreitet, gießt man 4-5 Quart, 9-11 Nösel oder Pfund, gereinigtes Leinöl, deckt eine Glastafel darüber und stellt es 14 Tage lang in die Sonne, aber in solcher Lage, dass die Sonnenstrahlen immer darauf fallen. Alle 4 Tage nimmt man dann eine 2-zinkige Gabel und macht damit die Länge und Quere durch die Farbe bis auf dem Boden des Geschirres Furchen oder Riefen. Nach Verlauf dieser Zeit, welche man verlängern kann, wenn der Firnis recht gut und trocknend werden soll, bringt man diesen mit Vorsicht in gläserne Flaschen, verstopft solche gut und stellt sie noch einige Zeit in die Sonne. Die zurückgebliebene weiße Ölfarbe kann man mit einem anderen ordinären Firnisse vermischen und die Flechten damit grundieren. Auf eine andere Art reibt man gefertigten, ganz lichten Leinölfirnis mit 1 Pfunde feinen englischen Bleiweiß oder Schieferweiß, 1 Pfunde zerstoßener Bleiglätte und 1 Lote gebrannten Alaun auf einem Reibsteine recht fein ab, bringt dann die Masse in die soeben beschriebene irdene Pfanne oder in eine andere flache und hinlänglich große Schüssel, gießt 4-6 Pfund gereinigtes Leinöl darauf, bedeckt die Flüssigkeit mit einer Glastafel und lässt alles einige Wochen lang in der Sonne ruhig stehen, während welcher Zeit man öfters mit einem spitzigen Holze Furchen durch die unten befindliche Substanz zieht, worauf dann der weiße Firnis, ohne den Bodensatz aufzurühren, behutsam in ein reines Gefäß von Glas gegossen, fest verstopft und an die Sonne gesetzt wird. Auf die zurückgebliebene Materie gießt man wieder halb so viel gereinigtes Leinöl wie vorhin angegeben und verfährt auf gleiche Weise. Man kann auf diese Art noch einmal aufgießen und 3 Sorten weißen Ölfirnis gewinnen, zuletzt aber die Farbe ebenfalls zum Grundieren verwenden. Auch dieser Firnis trocknet schnell, glänzt schön und lässt die Farben unverändert, welche man damit überzieht. Noch andere nehmen gereinigtes Leinöl, reiben 1 Pfund Kassler Gelb recht fein damit ab, bringen die geriebene Farbe in ein bleiernes Gefäß, gießen 3 Finger hoch gereinigtes Leinöl darauf und setzen die Masse mit einer Glastafel bedeckt 3-4 Wochen in die heiße Sonnenwärme. Nach dieser Zeit hat sich das Leinöl in einen vortrefflichen weißen Firnis verwandelt, welcher, ohne gekocht zu sein, sehr gut trocknet und einen schönen Glanz hat. Wenn man die Flechten lackieren will, muss man dieselben in ein Zimmer bringen, das von allem Staube befreit ist, und bei dem Lackieren selbst darf man keinen zu großen Pinsel anwenden, damit man in alle Vertiefungen kommen könne. Man darf den Pinsel nicht mit Lack oder Firnis überfüllen, sondern denselben jedes Mal, so oft man eingetaucht hat, vorher abstreichen, ehe man damit aufträgt. Bei den Weingeist-Lackfirnissen ist anzuraten, dieselben im erwärmten Zustande aufzutragen, weshalb man das Geschirr, worin der Lack befindlich ist, auf ein schwaches Kohlenfeuer setzen muss, wo es aber auch nicht zu heiß werden darf. Die Flechten zu lackieren oder zu überfirnissen gehört eine besondere Übung, weil man nicht in geraden und langen Pinselzügen auftragen kann, sondern auch die Vertiefungen berühren muss. Man darf nicht eher zu einem zweiten Auftrage sowohl mit Lack als Firnis schreiten, bis der erste Anstrich vollkommen trocken und hart ist. Ebenso wenig darf auf beiden Seiten zugleich lackiert werden. Man erkennt die Trocknung des Lacks daran, wenn der darauf gedrückte Finger keine Abdrücke der Haut zurücklässt oder wenn der Nagel keinen Eindruck macht. Ende von Sektion 15. Ende von Der Korbmacher von Karl Schmied. Gelesen von Dirk Weber, Rheinberg.